Also mit der Frage der Tiefe, ich würde denken, das ist eigentlich die Tiefe, die nach innen geht. Das hat ja unheimlich viel zu tun mit Konzentration. Wie entsteht die Tiefe in der Musik? Das kann man eigentlich beantworten. Ist die zufällig oder ist es vielleicht die Musik, die tief ist, die wirklich in einer idealistischen und tief empfundenen Situation gemacht wurde, ohne ein Konzept, ohne eine Theorie, ohne eine wirkliche Absicht, sondern wirklich das, was aus dem Herzen in die Feder gegangen ist. Das ist die große Frage. Der Begriff der Tiefe oder das Adjektiv Deep wird ja in der Musik inflationär verwendet. Man kann im Prinzip fast jedes musikalische Genre durch die Voranstellung des Begriffs Deep in ein entsprechend tiefes Genre verwandeln. Auch überhaupt für die Klangkunst, ne? Dass man sich jetzt plötzlich, dass man das so viel weiter sehen kann, dass man einfach so wirklich in die pure Tiefe von Klang selbst gehen kann und gar nicht mehr so erwartet, dass die Musik irgendwas erzählt, und Struktur ist plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Und dann wurde einfach mal der ganze Tristan durchgesungen und war dann plötzlich voll drin und wusste gar nicht warum. Warum bin ich da jetzt so tief reingeraten? Was macht das mit mir? Warum macht das mit mir? Ne? Ich kann jetzt nicht mehr sagen, Wagner hat mit mir nichts zu tun. Es hat jetzt plötzlich ganz viel mit mir zu tun. Und ob man das will oder nicht. Wenn der Bass losgeht, dann entsteht eigentlich mit der Musik erst das Gebäude, wenn man jetzt so architektonisch denkt. Ohne Bass ist es erstmal eine Wolke oder sowas. Aber der Bass, der macht sozusagen dann diese Pfeiler, worauf dann sozusagen in denen die ganze Musik dann stattfindet, wo diese Wolke dann ihren Ort findet, diese Melodien und alles. Also der macht sozusagen das Gebäude, der definiert den Club, der definiert die Kirche, der macht erst den Raum so, dass er zum Raum wird. Das Gute am Bass ist, dass er die Ohren in Ruhe lässt, während hohe und mittlere Frequenzen sehr leicht anstrengend oder sogar schmerzhaft sein können. Und das ist beim Bass oder besonders beim tiefen Bass nie der Fall. Wichtig am Bass ist, dass es immer auch eine physische Erfahrung ist, wo man Musik eben nicht nur hört, sondern auch spürt. In dieser langen Nacht beschäftigen wir uns mit dem Begriff der Tiefe, der in der Musik drei sehr unterschiedliche Felder besetzt. Emotionale Tiefe, räumliche Tiefe und frequentielle Tiefe, die tiefen Töne. Jedem dieser drei Themen widmet die lange Nacht eine ganze Stunde. Hören Sie nun im ersten Teil von Into the Deep, wie in der Musik emotionale Tiefe erzielt und wahrgenommen wird. Es gibt in China so eine Tradition, dass man sich ganz bewusst mit seinem Instrument absondert und irgendwo hingeht, um nur für sich selbst zu spielen. Und da ist es einfach ein Saiteninstrument, das nimmst du mit an zum Beispiel an einen See, wo es auch Umgebungsklänge gibt. Und da spielst du einfach auf diesem Instrument nur für dich selbst. Mit sich selbst und den Elementen irgendwie. Und danach ist man dann wie vielleicht ernährt oder so und kann wieder in Kontakt treten zur Welt und mit anderen Leuten. Und für mich war das eigentlich ein schönes Bild von Vertiefung, muss ich sagen. Also vielleicht könnte ich das so beschreiben. Dieses Stück hat Tiefe, denn es ist in erster Linie ein religiöses Lied. Die Struktur der Melodie lenkt dich dahin, deine Gefühle und Gedanken für Gott und religiöse und spirituelle Dinge zu öffnen. Dazu kommt, dass der Text nicht gesungen, sondern nur die Melodie gesummt wird. Normalerweise hat das Stück einen Text, man singt es in der Kirche, aber hier nicht. Statt über den Text nachdenken zu müssen, kann man sich ganz vom Sound tragen lassen. Und die Art und Weise, wie er die Melodie wiedergibt, ist sehr langsam, schwer, bedacht und tief empfunden, mit diesem Vibrato der Gitarre und dem Einklang von Stimme und Gitarre. Das soll einen bewegen und tief berühren. Es klingt auch ein bisschen traurig und fast schon meditativ. Almost meditative in a way. Nicht zuletzt handelt es sich hier um eine sehr alte Aufnahme. Wenn wir das mit unseren Ohren von heute hören, konnotieren wir damit automatisch historische Tiefe. Findet der afroamerikanische Musikethnologe Michael E. Veal beim Hören von Blind Willie Johnsons Blues-Klassiker Dark Was the Night, Cold Was the Ground von 1928. Michael E. Veal, Jahrgang 1963, lebt in New York, hat Bücher über den Afrobeat-Star Fela Kuti und über jamaikanischen Dub-Reggae veröffentlicht und arbeitet gerade an seinem nächsten Buch über das Vermächtnis der Jazz-Legenden John Coltrane und Miles Davis im digitalen Zeitalter. Als Musikethnologe an der Yale University ist Michael Veal aus wissenschaftlicher Perspektive und mit seiner Afrobeat-Band Aqua Ive aus musikpraktischer Perspektive intensiv mit sogenannter schwarzer Musik beschäftigt. Gerade afroamerikanischen Genres wie Blues, Jazz, Soul oder Gospel wird ja eine besondere emotionale Tiefe nachgesagt. Eine solch grobe Verallgemeinerung lässt Michael Veal aber nicht gelten. Für ihn ist emotionale Tiefe in der Musik relativ. Dennoch betont er die besonderen Qualitäten von Musik afrikanischen Ursprungs. Lots of Europeans, white people for example, who hear the repetition in black music and think of it as the opposite of that. Es gibt viele Europäer, vor allem Weiße, die die Repetition in schwarzer Musik als das Gegenteil von Tiefe betrachten. Für sie klingt das vor allem monoton. In ihren Ohren sind repetitive Rhythmen eher oberflächlich, weil sie nicht genügend Raum für Reflexion übrig lassen. Klassische Musik hingegen, die nicht durch einen beständigen Rhythmus gekennzeichnet ist, lässt in ihren Ohren viel mehr Raum. Mehr Raum zum Denken, für Gefühle, für Reflexion. Insofern würde ich nicht sagen, dass schwarze Musik per se eine besondere Tiefe innewohnt. Allerdings muss man sagen, dass schwarze Dance Music oft auf afrikanischen Vorlagen basiert. Das rhythmische Inventar schwarzer Dance Music kommt aus der Diaspora und aus Afrika. Und wenn man das historisch zurückverfolgt, besaßen viele dieser Rhythmen eine Verbindung zu den unterschiedlichsten indigenen Religionen. Bei manchen Rhythmen gibt es eine Verbindung zu Religionen, in denen es um Geisterbeschwörung und Bewusstseinsveränderung ging. Deshalb haben sie solch tiefgreifende Auswirkungen auf den menschlichen Organismus. Sie haben eine solche Macht, weil sie mit dem Ziel der Bewusstseinsveränderung im Kontext dieser alten afrikanischen Religionen erfunden wurden. Wenn wir also speziell über schwarze Musik oder Musik afrikanischer Herkunft, Musik aus Afrika und der afrikanischen Diaspora sprechen, könnte man sagen, dass hier eine ganz spezielle Erfahrung von Tiefe vermittelt wird. Stages or levels of consciousness and awareness. Man macht die Erfahrung einer Art psychologischen Tiefe, wenn man diese Rhythmen hört, weil diese Rhythmen den Hörer durch verschiedene Stadien oder Ebenen der Bewusstwerdung und Erkenntnis führen sollen. Wie zum Beispiel bei John Coltranes Interpretation von My Favorite Things aus den frühen 1960er Jahren. a way, it's very similar to the Blind Willie Johnson, because it's an instrumental rendition of a song that originally had words and lyrics. So Coltrane is not, obviously he's not singing the lyrics, he's playing the melody on the soprano saxophone. Das funktioniert ähnlich wie Blind Willie Johnson. Es ist eine Instrumentalfassung eines Songs, der ursprünglich einen Text hatte. Und Coltrane singt nicht etwa den Text, sondern spielt die Melodie auf dem Sopransaxophon. Instrumentalmusik entführt uns sofort aus dem Bereich der Worte in den Bereich der Fantasie. Und das Tolle, was Coltrane mit diesem Song gemacht hat, war, einfach nur das Erkennungszeichen des Songs, also die letzten paar Zeilen zu nehmen, sie unendlich zu erweitern und als Basis für die Improvisation zu nutzen. Wenn wir uns vorstellen, es wäre 1961, dann wird jeder, der das Stück damals im Original kannte, hier in einem permanenten Spannungszustand gehalten. Man wartet auf die Auflösung des Stücks, ohne zu bemerken, dass das Erkennungszeichen, das im Original nur 4 oder 8 Takte lang ist, hier auf 15 oder 20 Minuten ausgeweitet wird. So that's a way of signifying depth, you know, because it's suspense and it keeps the listener on their toes. Auf diese Weise wird hier Tiefe markiert, denn die Spannung hält den Zuhörer auf Trab. Coltrane nimmt das Leitmotiv und einzelne Motive und unterwirft sie zahlreichen Verfahren. Vorwärtsspielen, rückwärtsspielen, vertauschen. Er nimmt den ersten Teil und transponiert ihn in verschiedene tonale Zentren und Tonlagen. Das musikalische Material wird all diesen Transformationen unterzogen. In musikalischer Hinsicht ist das also sehr tief. So musically it's very deep because it demonstrates the intellectual depth and the musical depth of the improviser, not only the improviser but the whole band. Denn hier zeigt sich die intellektuelle und musikalische Tiefe des Improvisateurs, oder besser, nicht nur des Improvisateurs, sondern der ganzen Band. Es gibt musikalische Genres, die per se sozusagen dafür stehen. Jazz. Jazz, das bedeutet schon mal, dass man sich ziemlich gut auskennt, tolle Akkorde kennt, andere Akkorde kennt, dass man auf der Suche ist, dass man weit rausgeht, wo andere sich nicht hinwagen. Niemand nimmt einem die Tiefe, die seelische Tiefe ab, wenn man das nicht verbürgen kann durch seine Herkunft oder aber durch sein enormes, fundiertes Wissen über die Dinge. Ergänzt Hans Nieswand, der Kölner DJ, Musiker und Autor, zudem Leiter des Instituts für populäre Musik an der Folkwang-Universität Essen. Für Hans Nieswand stellt sich Tiefe oder Deepness, wie er es nennt, je nach musikalischem Genre ganz unterschiedlich dar. Es hängt stark von den verschiedenen Genres ab. Wenn man jetzt so zum Beispiel über Soul-Musik redet, glaube ich, dass die absolute Ernsthaftigkeit, also dass man das wirklich ganz, ganz ernst meint, was man singt, dass man bereit ist, ans Eingemachte zu gehen und die Wahrheit zu sagen über sich selbst, die möglicherweise auch zerrissenen Emotionen, der Schmerz und so weiter, auch was eben die Gospel-Tradition betrifft. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass die Leute dann in der Kirche irgendwie Spaß dran haben, weil das irgendwie lustig ist, zusammen zu singen, sondern weil das wirklich tief empfunden ist und man es wirklich sozusagen zum höheren Lob veranstaltet. Und ja, das ist so, würde ich sagen, im Soul-Bereich, wo es sehr stark auf die Texte ankommt und der Körnung der Stimme, die dafür birgt, dass das wirklich stimmt und dass das wirklich so gemeint ist. Yeah, man. Al Green. Well, you know, this whole generation of African American vocalists were trained in the church. Al Green. Diese ganze Generation afroamerikanischer Vokalisten wurde in der Kirche ausgebildet, bei den Baptisten, der Pfingstbewegung oder den Methodisten. Und im Grunde haben sie das tiefe Gefühl religiöser Musik auf die populäre Musik, auf Soul-Musik übertragen. Viele Jahre gab es in der afroamerikanischen Musik einen Konflikt zwischen dem, was man als Musik Gottes und als Musik des Teufels ansah. die Musik der Kirche und die Musik der Straße. Musik des Spirituellen und der religiösen Andacht versus Musik der Liebe, des Sex und der weltlichen Dinge. In den 50er und 60er Jahren gab es Leute wie die große Mahalia Jackson, die immer auf der religiösen Seite geblieben sind. Und dann gab es die Jüngeren, wie Aretha Franklin oder Al Green oder Sam Cooke, die auch mit der Kirche groß geworden sind, sich dann aber auf die andere Seite begaben und die emotionale Tiefe, die man mit Religiosität und spiritueller Musik verbindet, auf die Liebe übertrugen. Daher kommt die Tiefe in dieser Musik. That's where the depth comes from in that music. Not only in the singing, but some of the things like the organ, you know, the rhythm section on that. Es ist aber nicht nur der Gesang. Auch andere Bestandteile wie Orgel oder Rhythmussektion. Das waren die Hodges Brothers aus Memphis. Dieses Anschwellen der Orgel ist etwas, das sehr tief in der schwarzen amerikanischen Kirche verwurzelt ist. Bei einer Predigt passiert es oft, dass die Worte des Predigers an bestimmten Stellen von anschwellenden Orgelklängen unterstützt werden. Wenn es zum emotionalen Höhepunkt kommt, schwillt auch die Orgel kurz an, was die Emotionen in diesem Moment nochmal verstärkt. Das hört man heute nicht mehr oft in schwarzer Popmusik. In den 70er Jahren war Al Greens Musik voll davon. Aretha in the same period, you know, her cover of Bridge Over Troubled Water is just like a gospel song, you know. So I think that's where the depth comes from. Auch wenn es in seiner Musik um Liebe und Sex ging, waren da ganz tiefe Gefühle drin. Das gilt natürlich auch für jemanden wie Aretha Franklin. Ihre Coverversion von Bridge Over Troubled Water klingt eigentlich wie ein Gospelstück. Daher kommt die Tiefe. Ich glaube, dass viele Menschen für Stimme empfänglich sind oder für Stimme empfänglicher sind als zum Beispiel für Melodien. Mir geht das nicht so. Ich bin da ganz offen, vielleicht weil ich Sänger bin. Ich denke auch mal was anderes zu hören. Aber die Stimme ist natürlich der direkte Informationsträger für viele. Die Stimme erzählt Geschichten. Die Stimme hat Schattierungen, die ein Instrument nicht haben kann. Vollkommen klar, weil einfach die Stimme auch die Stimme der Seele ist. Und weil die Stimme auch natürlich ein Stimmungsträger ist. Und das ist ja nicht umsonst der Fall, dass das ja so beliebt ist. Leute sich gerne Sänger anhören oder Sängerinnen anhören. Man kann also sagen, sie spielt eine sehr große Rolle in der Vermittlung von Tiefe. Winds may blow over the icy sea. I'll take with me the warmth of thee. Der deutsche Jazz- und Soul-Sänger Jeff Cascaro ist nicht nur als Vokalist, sondern auch als Trompeter aktiv. Von Klaus Doldinger bis zu den Fantastischen Vier hat er mit vielen Größen des deutschen Musikbusiness zusammengearbeitet. Seine Erfahrungen als Musiker gibt Cascaro auch mit Begeisterung als Gesangslehrer weiter. Ich bin ja vor allen Dingen schon seit 20 Jahren an der Hochschule für Musik in Weimar tätig, bin aber auch an vielen anderen Hochschulen Gastdozent gewesen in Europa und in Deutschland. Habe aber auch viel Fernseherfahrung, habe viel Coachings gemacht, auch für Leute aus dem Pop-Business und auch für Castingshows. Die bekannteste war wahrscheinlich der STS. Das habe ich 7 oder 8 Jahre gemacht. Das eine bedingt das andere. Ohne Unterrichten komme ich nicht weiter und ohne Singen kann ich nicht unterrichten, zum Beispiel. Man versucht, wenn man mit Studierenden arbeitet, natürlich sie zu erkennen, auch die Stimmen zu erkennen und gemeinsam auf Augenhöhe immer zu sehen, was ist da, was ist noch nicht da, wie kann man jemanden öffnen. Wir haben vorhin von Freiheit geredet, darum geht es, dass man in einer Stimme natürlich auch technische Sachen gibt, aber auch die Leute in ihrer Wahrnehmung stärkt und sie auch unterstützt dabei zu erkennen, wo geht der richtige Weg hin, was ist eine tiefe Wahrnehmung. Wie nehme ich mich wirklich in der Tiefe wahr, auch die Stimme? Was gibt es für einen Response vom Körper und mit welchen gesangstechnologischen Dingen kann man da arbeiten und kann das verstehen? Dann kommt man relativ zügig dahin, dass man weiß, wie man mit seiner Stimme umgeht. Das ist auch kein Hexenwerk, weil ich ja auch keine Kunststimmen ausbilden will. Ich möchte Leute haben, die ihre eigene Sprache haben, trotzdem auch ein Handwerk haben, was sie benutzen können. Ich möchte niemanden haben, der so klingt wie ich oder ein Soundalike sowieso ist. Das ist ja totaler Quatsch. Eine Stimme, die wirklich, wirklich, wirklich gut ist und die Leute entweder hassen oder lieben. Das ist das Ziel. Also etwas zu machen, was im allerschönsten Sinne polarisiert und man sagt, okay, das ist ein Künstler. Mag ich nicht, aber ist ein Künstler. Wenn man dahin kommt und das alle Studierenden haben, dann bin ich ein zufriedener Lehrer. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon. Tiefe in der Musik ist etwas, wenn es etwas Ehrliches, nicht Greifbares oder Theoretisches im Vordergrund hat. Wenn es einen einfach packt, obwohl man es auch vielleicht gar nicht möchte, weil es nicht passt oder weil es nicht der Moment danach ist. Aber trotzdem ist es sehr schön. Wie geht das zum Beispiel bei solchen Stücken wie immer wieder für Bach zum Beispiel? Die Ehre von Bach. Kannst du morgens aufstehen, wenn du die hörst, bist du drin. Das ist etwas, was wirklich drin ist, wo du überhaupt keine Chance hast zu entfleuchen, dieser Situation. Und die nächste und anschließende Frage ist ja, wie entsteht das? Wie entsteht die Tiefe in der Musik? Das kann man eigentlich nicht beantworten. Ist die zufällig oder ist es vielleicht die Musik, die tief ist, die wirklich in einer idealistischen und tief empfundenen Situation gemacht wurde, ohne ein Konzept, ohne eine Theorie, ohne eine wirkliche Absicht, sondern wirklich das, was aus dem Herzen in die Feder gegangen ist. Das ist die große Frage. Aber im Grunde ist mir das total egal, weil wenn sie tief ist, dann ist sie tief und dann hat das was, was mich berührt. Das ist Tiefe. Und wenn das dann viele Leute genauso packt, dann ist das wohl ein großer Komponist gewesen, der es geschrieben hat. Bayreuth war schon eine spezielle Erfahrung, weil ich hatte eigentlich so vorher nicht viel zu tun mit Wagner und bin da eigentlich auch sehr unbelastet rein. Und also ich es war einfach so, dass Marthaler mich gefragt hat, ob ich da eine Assistenz mache. Und dann bin ich da reingerannt und war ja auch noch irgendwie recht jung. Am Schluss waren es dann quasi 8 Jahre in Bayreuth, wo ich jeden Sommer dort verbracht habe. Und hatte dann auch das Gefühl, dass das wirklich was mit einem gemacht hat, körperlich. Also so dieses jeden Sommer Wagner hören. Die Opernregisseurin Anna-Sophie Mahler arbeitete ab 2005 über viele Jahre als Assistentin und Regisseurin in Bayreuth bei den Richard-Wagner-Festspielen. In Bayreuth habe ich eben mit Marthaler Tristan und Isolde gemacht. Und das ist ja auch nur eine ziemlich verkorkste Geschichte, eine ziemlich kranke Geschichte. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, diese Musik von Wagner macht einen in einer Weise irgendwie auch krank. Und das hat auch mit dieser Form von Musik zu tun, weil die so, die wabert immer so weiter. Also man kann sie nicht so einteilen in ein paar Takte und dann weiß man irgendwie, jetzt ist man hier, sondern das geht immer so weiter. Das ist wie so das Unbewusste, was immer weiter sich webt und einbohrt. Und es geht eben auch in deine letzten Gehirnwindungen rein. Das sind schon über 2000 Plätze. Aber es ist nicht bequem und es gibt auch nicht viel Platz für dich. Es sind ganz, ganz harte Holzstühle. Das ist aber auch ganz bewusst Programm gewesen. Man soll da nicht hinkommen und sich schön zurücklehnen in so Plüschsesseln und dann so konsumieren, sondern man pilgert dahin. Man muss bereit sein, man muss sich bereit fühlen, sich dem so auszuliefern. Ja, also wie so ein Pilgerort eigentlich. Man kann eben sehr, sehr ambivalent diesem Ort gegenüberstehen, aber was wirklich umwerfend ist, ist eben diese Akustik in dem Opernhaus und dieser spezielle Orchestergraben, den Wagner extra für seine Musik konstruiert hat. Und man denkt eigentlich fast, alle Wagner-Musik bräuchte diesen Orchestergraben und alle Musik danach in der Tradition von Wagner bräuchte eigentlich auch diese Art Orchestergraben. Er selber hat da immer von dem mystischen Abgrund gesprochen. Und es ging eben jetzt zum ersten Mal nicht mehr um so eine Transparenz aller Instrumente, wo man jede einzelne Stimme raushört, sondern wirklich um so einen großen Klang, wo sich die Sachen, also die verschiedenen Instrumente so verweben, dass man eigentlich gar nicht mehr genau weiß, wo kommt das her. Und die tiefen Bässe, die sind ganz weit unten im Orchesterkammer. Es sind wirklich so Stufen bis ganz unten. Ganz unten sind die Blechbläser, dann kommen die Holzbläser, dann kommen die Streicher, ganz oben sind die Violinen. Und da drüber ist eine große Kuppel. Das heißt, du kriegst gar nicht den direkten Klang des Orchesters, sondern dieser Klang geht erstmal auf die Bühne und dann vermischt er sich mit den Sängern und dann kommt der Klang überhaupt im Zuschauerraum. Und so mischt sich dann der Klang und kommt dann zurück. Und das war auch für mich eben dann eigentlich ein Ort, der mir extrem fremd war, den ich extrem kritisch hinterfragt habe vorher, der natürlich eine ganz, ganz üble Geschichte hat. Ich hatte immer das Gefühl, ich sehe da noch diese ganzen Nazi-Aufläufe und so. Also man kriegte dieses Gefühl nicht weg und trotzdem wurde das dann so nach 8 Jahren auch ein Ort der Heimat. Und gleichzeitig möchte man diesem Ort gar nicht so zu nahe kommen. Es ist wie sowas, bisschen so eine kranke Energie, die dann langsam so in deinen Körper sich frisst, ja. Und dann aber natürlich mit einer unglaublichen Verführungskraft. Das ist dieser Klang, das ist auch diese Geschichte von Tristan und Isolde, das ist am Schluss dieser Liebestod. Ich hatte auch mal selber dann echt eine interessante Erfahrung da, weil es war irgendwann die Isolde krank. Und ich weiß noch, dass die mich irgendwie kurz davor, einen Tag vor der Generalprobe, das ist ja immer eigentlich schon offen, ne? Da ist ein ganz viel Publikum, haben die mich angerufen, meint ja, die Isolde ist krank. Was sollen wir machen? Ich so, ja, weiß ich auch nicht, was wir da jetzt machen. Doch, sie hätten schon eine Lösung. Ich sollte jetzt die Isolde spielen. Ne? Da war ich total schockiert. Ich so, nee, das kann ich auf gar keinen Fall. Also sie würden eine Sängerin an die Seite stellen und ich soll die halt spielen. Und dann, wer da morgen spielt, entscheide immer noch ich. Da habe ich erstmal so aufgelegt, war total entsetzt. Und da habe ich gedacht, naja, also warum nicht, ne? Ist ja eigentlich auch mal toll, die Isolde in Bayreuth zu spielen. Habe ich also wieder angerufen, habe gesagt, okay, ich mache das. Ne? Dann bekam ich Maske und Kostüm am nächsten Tag. Und dann habe ich halt diese 4 Stunden da ausgestanden auf der Bühne. Und das war ein unglaubliches Erlebnis. Diese Vibrationen, die da auf dich, nur dass ich physisch anwesend war, ich war, glaube ich, 3 bis 4 Tage danach total erledigt. Nur durchs Stehen auf der Bühne mit diesen Sängern und mit dieser unglaublich körperlichen Musik. Dieser Liebestod, ne? Man weiß das ja auch nicht genau, was. Aber wie sie sich entscheidet, eigentlich von dieser Welt Abschied zu nehmen und wie das eben auch da wieder mit dem Orchester, wie das komponiert ist, ist wie das Licht verändert sich, es wird wie so ein Tunnel und dann geht man so weit dadurch und hat wirklich das Gefühl, man verabschiedet sich vom Leben. Wie ist das, wenn man von dieser Welt geht, ne? Und das schafft rein die Musik. Wenn man nochmal zu Wagner kommt, dass das wirklich so ein Konzept ist, dieser Orchesterklang, dieses Wabernde, dieses Diffuse, dass das wirklich so eine Form des Unbewussten er geschafft hat. So etwas, was man gar nicht so rational mehr fassen kann. Und ich finde, da hat er wirklich für diese Art Kraft des Unbewussten oder die Tiefe, da hat er wirklich was Besonderes kreiert. ganz unten oder ganz vorne eigentlich auf der tiefsten Seite. Die Seiten sind auch ein bisschen verstimmt. Und für die Veränderungen benutze ich eigentlich nur Bogenflageolette. Im Grunde sind alle diese Occam-Stücke liegend. Ne? Also der Ton geht durch. Es gibt keine interessanten Veränderungen, ne, in diesem Sinne. Also Bogenflageolette bedeutet, eine Seite teilt sich ja jeweils immer in Hälfte, Viertel und so ganz geometrisch. Man findet dort eigentlich die Obertöne, und das sind die Obertöne, die Elian vor allen Dingen interessiert. Jetzt, wenn der Bogen auf so einem Knoten spielt, dann hört man diese Obertöne besonders stark. Und so gehe ich mit dem Bogen, eigentlich, der Bogen geht immer hin und her, ne, hast ja gehört, also hört gar nicht auf der Ton, gehe ich eigentlich von unten bis nach oben, also eher gesagt von vorne, vom Steg bis nach hinten zum Sattel und dann auf der höheren Seite einfach wieder zurück. Manchmal mit mehreren Seiten zugleich, manchmal auch nicht. Aber ich greife zum Beispiel die Seiten eigentlich überhaupt nicht ab. Die Seiten machen das eigentlich schon alles von alleine. Jetzt ist es so, dass das schon sehr minutiös sein muss, weil ein Millimeter weiter und man hat den Knoten verloren. Also das ist halt sozusagen die, was daran schwierig dann ist. Die Bratschistin Julia Eckert spielt hier Occam 4, ein Stück der französischen Komponistin Eliane Radic. Eliane Radic, heute weit über 80, gilt als eine der großen Komponistinnen des 20. Jahrhunderts und Pionierin elektronischer Musik. Radics frühe Werke für Synthesizer zeichnen sich durch kleinstmögliche, zarteste Veränderungen aus, die die Wahrnehmung der Zuhörer auf die Probe stellt. Erst seit wenigen Jahren schreibt Eliane Radic überhaupt Musik für akustische Instrumente. Sie verzeichnet diese Stücke unter dem Titel Occam, womit sie das Bild eines fiktiven Ozeans beschreibt. Musikerinnen und Musiker aus aller Welt kommen aus freien Stücken zu Radic nach Paris und in einem intensiven Prozess aus vielen Sitzungen, persönlichen Gesprächen und spielerischen Versuchen entstehen einzelne, auf den Leib des Musikers geschneiderte Stücke, die nicht auf Papier notiert werden müssen. Die klassisch ausgebildete Musikerin Julia Eckert war eine der ersten Musikerinnen, die sich der prozessualen Musik von Eliane Radic annäherten, um die Tiefe und Intensität dieser Musik auszuloten. Die Inspiration für den ganzen Zyklus ist so eine Grafik, die sie mal gesehen hat in einem naturwissenschaftlichen Museum, wo alle Wellen der Welt sozusagen und des Universums abgebildet sind. Und auf dieser Grafik ist auch angezeigt, welche wir eigentlich wahrnehmen können, dass ein winziger Teil nur ist. Es gibt ja auch Wellen, Schallwellen, Wasserwellen, alles sind Wellen im Grunde genommen. Also diese Durchlässigkeit, die ja auch sowieso heute sehr viel benannt wird. Die Einzelbilder sind eigentlich Wasserläufe, können eigentlich ein See sein oder ein Fluss oder das Meer oder Nebel oder eine Gletscherhöhle oder so. Man kann sich das selber aussuchen oder sie schlägt einem eins vor, was ihr vielleicht zu der Person so einfällt. Ihre Musiker haben diese Solos in Zusammenarbeit entwickelt und die Übertragung geht eigentlich nur mündlich. Also sie sagt mündlich, ich würde eigentlich sogar sagen mental. Ja, wie oft bin ich da hingegangen? Vielleicht so 10 Male oder so haben wir daran gearbeitet. Und dann war es fertig und dann durfte ich spielen. Also Eliane ist ja Buddhistin, aber machte die Musik, bevor sie Buddhistin wurde, was wichtig ist. Ne? Also sie schreibt keine religiöse Musik, weil sie Buddhistin ist, sondern sie hat zum Buddhismus gefunden, weil das irgendwie zu ihrer Persönlichkeit passt, genau wie ihre Musik. Mit der Frage der Tiefe, ich würde denken, das ist die Tiefe, die nach innen geht. Es hat ja unheimlich viel zu tun mit Konzentration. Und hier ist es eigentlich, die Konzentration geht eigentlich dahin, dass du das am Ende, das Stück, einfach ablaufen lassen kannst, und dass sich das von alleine sozusagen in die sowieso immer laufende Zeit integriert. Dieses Verlangsamende, was so wie eine Lupe, mit der Lupe in die Tiefe guckt. So diese Tiefe, die du mit Schnelligkeit gar nicht bemerken kannst, gar nicht sehen kannst. Deep Disco Fox, Deep Filth Core, Deep Tech House, aber auch Deep Deep Tech House, Deep Downtempo Fusion, Deep New Wave, Deep Trap, aber auch Deep Southern Trap, Deep Raga, Deep Gothic Postpunk, Deep Melodic Death Metal, Deep Melodic Metalcore, Deep Funk Carioca, Deep Folk Metal, Deep German Indie, Deep German Punk, Deep Talent Show, Deep Sunset Lounge, Deep German Hip Hop, Deep Org Core, weiß ich überhaupt nicht, was es sein könnte, Deep Symphonic Black Metal, Deep Soft Rock, Deep Indian Pop, Deep Latin Jazz, Deep Latin Christian und vielleicht als letztes noch Deep Adult Standards. Berichtet Hans Nieswand vom Institut für Populäre Musik über seine Recherchen zum Thema Tiefe bzw. Deepness in zeitgenössischen Musikgenres. Der Begriff der Tiefe oder das Adjektiv Deep wird ja in der Musik inflationär verwendet. Man kann im Prinzip fast jedes musikalische Genre durch die Voranstellung des Begriffs Deep in ein entsprechend tiefes Genre verwandeln. Gleichzeitig glaube ich, dass kaum jemand, der so etwas tut, also ein Genre zu vertiefen oder es eben Deep Folk zu nennen, sich wirklich darüber Gedanken macht, was er damit eigentlich meint. Das ist immer eine Art vage Bezeichnung. Ich habe das Gefühl, das ist vor allem eine Art semantische Erhöhung. Es gibt dem Ganzen eine bestimmte Aura der Ernsthaftigkeit und ich glaube, das hat letzten Endes viel mit Kommunikation zu tun, also was Musikhörer, wie sie sich über Musik verständigen und natürlich auch was mit einem Anspruch des Produzenten oder des Komponisten da und da verortet zu werden, also bei den tiefen Zeitgenossen und nicht bei den oberflächlichen Zeitgenossen. Ansonsten müsste man dann wahrscheinlich sozusagen in die jeweils verschiedenen Genres reingehen, um dort jeweils zu definieren, was damit Tiefe nun gemeint sein soll. Deep House ist in verschiedener Hinsicht ein sehr interessantes Thema, unter anderem nicht zuletzt deswegen, weil der Begriff Deep House, der existiert aus meiner Sicht so ungefähr seit 87, 88 würde ich sagen, da habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört und ungefähr seit 2005 würde ich sagen, steht der Begriff für eine ganz andere Musik. Wenn man jetzt so guckt, die Deep House Ibiza 2017 Compilations, das ist eigentlich normale Clubhouse-Musik, würde ich sagen. Da ist nichts Deep. Da würde ich sagen, das hat sehr viel damit zu tun, dass man den Begriff gerne verwendet, um sich eine Aura des Auskennens, der Profundität, falls es das Wort gibt, dass es eben nichts für Anfänger ist, sondern sozusagen was sehr Gehaltvolles und Schweres, aber das ist es gar nicht. Wahre Deep House der späten 80er Jahre lässt sich doch eigentlich relativ präzise auf eine Schlüsselfigur herunterführen, nämlich Larry Heard, der unter dem Namen Mr. Fingers, das was so als Proto-Deep House gilt. Es ist eigentlich eine Mischung aus den zu diesem Zeitpunkt gerade erfundenen House-Beats, Jack-Tracks und so weiter, primitives Zeug mit Drum-Machine und so weiter, hauptsächlich von DJs gemacht oder von Club-Kids oder Möchtegern-DJs. Und Larry Heard war aber kein Möchtegern-DJ oder überhaupt DJ, der war Mucker, der hatte in so Jazz-Fusion-Gruppen gespielt und war also in der Lage, verminderte Akkorde über diese primitiven Beats zu legen und hat damit tatsächlich also nicht nur eine Tür geöffnet, sondern ein Scheunentor geöffnet. Und bald kam dann jede Menge, also das war sozusagen eine massive Inspiration. das zu kombinieren, diese beiden Sachen zu kombinieren, auch mit teilweise mit Soul-Vocals, mit den entsprechenden, in Anführungszeichen, tiefen Botschaften von Liebe, Gemeinsamkeit, einer besseren Zukunft. Und das sind sozusagen die Charakteristika von Deep House, würde ich sagen. Es gibt meiner Meinung nach Beispiele für Deep Pop, wenn ich sie auch jetzt weniger in der aktuellen Popmusik sehe. Aber vielleicht ist es bei Deep Pop eine Mischung. Einerseits aus der textlichen Qualität, inwieweit der Text einen sozusagen wirklich berührt. Also wenn man nicht das Gefühl hat, das sind jetzt so übliche Phrasen, sondern das ist jetzt eine sehr individuelle Art zu formulieren und dann aber wiederum kombiniert mit komplexeren Kompositionstechniken, komplexeren Akkordfolgen. Ich dachte an solche Sachen wie zum Beispiel Nick Drake, Laura Nero, auch so ein Song wie Wichita Lineman, God Only Knows von den Beach Boys, ne? Also wo man denkt, wow, das ist aber jetzt wirklich, das geht über das Normalmaß, was Pop eigentlich kann, ganz schön hinaus und trifft sich mit einem Text, wo man schlucken muss, sozusagen. Dann gibt es auch Tiefe im Pop. And I need you more than won't you. It's all lineman is still on the line. Vielleicht fragt dich eines Tages jemand, der noch unbestechlich ist. Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt hast? Und du gleitest durch Spiralen der Erinnerung, durch Verzweiflung und durch Freude. Und die Trauer macht dich stumm, weil du es nicht weißt. Und nur zögernd wirst du sagen, dass zu vieles oft dagegen. Ich denke, Hildegard Knef ist ein tolles Beispiel und eben auch ein seltenes Beispiel für etwas, was man vielleicht Deep Schlager nennen könnte. Auch noch Deep Schlager mit deutschen Texten. Also insbesondere so ihre Früh-70er-Sachen, wie zum Beispiel dieses Stück »Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt«, wo, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, ein Text, der dich erstarren lässt irgendwie vor, weil er so wahr ist und so gut getroffen ist und auch noch nicht oft gesagt worden ist. Und die Interpretin garantiert Wahrhaftigkeit durch ihre Vita, durch ihren Vortrag, dass sie sich überhaupt das traut. Die Sekunden deiner Wahrheit liegen milchig über Brachland der Erinnerung. Und dein Lächeln bleibt erfroren und die Antwort bleibst du schuldig und die Fackel deines Ichs verlöscht im Wind. Ich denke, dass es wenig Phänomene gibt, die man eigentlich wirklich nicht erklären kann. Ich glaube, dass gerade in Musik die Worte eigentlich zur Verfügung stehen sollten, gerade im deepen Bereich. Ist es aber so, dass erstens mal viele sagen, das kann man nicht erklären. Das ist deep, das ist Magie, das geht nicht. Die Worte sind noch nicht erfunden worden dafür. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann es aber insofern nachvollziehen, dass ich ein bisschen dann sozusagen auch die Sorge habe, dass man es profanisieren könnte. Man macht ein Geheimnis darum herum. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Weil sonst wäre die Tiefe nämlich ausgeleuchtet. Und letzten Endes für jedermann touristisch zu besichtigen und keine weitere Herausforderung. Musik In der ersten Stunde der dreistündigen Sendung Into the Deep, eine lange Nacht über Tiefe in der Musik, beschäftigten wir uns mit der Metapher der emotionalen Tiefe. In der kommenden Stunde geht es um die Tiefe des Raums und das tiefe Hören. Thank you. Wegen dem Thema hatte ich sofort diesen Fußballspruch aus der Tiefe des Raums im Kopf, aber das kommt natürlich auch nicht aus dem Fußball, der Begriff, sondern also ich denke, die Urmutter dieses Sprichworts kommt natürlich irgendwo aus der Akustik, das nämlich, also vielleicht auch aus den Kriegen, es könnte sein, dass sich das Bombengrollen schon vorher angekündigt hat. Was damit gemeint ist, ist ja irgendwo auch was Philosophisches, was man gar nicht mehr greifen kann, sondern dass einem da was, irgendwo was aus einer Tiefe kommt, die man nicht ergründen kann, dass das keine Oberfläche ist, sondern dass der Ton irgendwo beginnt und dich auf einmal erreicht. Sie hören Into the Deep, eine lange Nacht über Tiefe in der Musik. In der zweiten Stunde der Sendung geht es um die räumliche Tiefe in der Musik und das tiefe Hören. My background playing saxophone, you know, it's an instrument that really sounds very different depending on what space it's in. Ich komme vom Saxophon. Das Saxophon klingt in jedem Raum anders. Als ich mein Instrument zum ersten Mal in einem Raum mit viel Hall gespielt habe, hat es bei mir Klick gemacht. Es war, als könnte ich mich überhaupt zum ersten Mal hören. Das war wie eine Transformation. Das hat mein Verständnis von diesem Instrument grundlegend verändert. Seither interessieren mich Architektur und Akustik, weil dadurch die Erfahrung von Klang wirklich verändert werden kann. Die amerikanische Komponistin und Klangkünstlerin Lea Bertucci sucht für ihre Musik bevorzugt Räume auf, die den Standards gängiger Clubs und Konzerthäuser nicht entsprechen. Zum Beispiel verlassene Fabrikhallen, leere Kornspeicher oder entlegene Tunnelröhren. Am liebsten Räume mit ausgeprägter, hochresonanter Akustik, langem Nachhall und Echo. Für Lea Bertucci spielt der Raum bzw. das Spiel mit dem Raum, in dem die Musik stattfindet, eine entscheidende Rolle. Das Spiel mit der Raumresonanz schärft die Wahrnehmung. Ich denke, es ermöglicht eine bewusstere Art des Zuhörens, weil man tatsächlich hört, was vor sich geht. In einem resonanten Raum bist du die Quelle des Klangs. Du kannst den Klang so hören, wie er im Raum existiert. Und wenn man erst mal in vielen verschiedenen Arten von akustischen Bedingungen gespielt hat, erkennst du, dass jeder Raum seine Eigenart hat. Ich meine, wenn du mir eine architektonische Struktur einfach nur beschreibst, dann ist das eine Sache. Aber es ist eine ganz andere, tatsächlich mich in dieser Architektur zu bewegen, sie mit meinem Körper zu bewohnen und meinen Körper durch den Raum gehen zu lassen und all seine Komplexitäten zu hören. So that's something that I am kind of trying to like spatially and structurally play with. Das ist also etwas, mit dem ich in den Kompositionen, die ich zusammenstelle, räumlich und strukturell zu spielen versuche. Ich suche einfach Sounds, die irgendwie helfen, den Raum zum Klingen zu bringen, weshalb ich auch den harmonischen Inhalt dieser Stücke auf die Resonanzfrequenz des Raumes gründe. Also wenn man über Raum spricht, glaube ich, kann man sogar so weit gehen, zu sagen, ohne Raum keine musikalische Aufführung. Je jede musikalische Aufführung braucht ja in irgendeiner Form Setting. Das kann genauso ein öffentlicher Raum sein, das kann eine Intervention sein, aber es kann eben auch der elektronische Raum sein. Und ich glaube, wenn man über Raumakustik im 20. oder 21. Jahrhundert spricht, muss man insbesondere tatsächlich diese elektronische Ebene mitdenken, die ein völlig neues Setting geschaffen hat, also tatsächlich wie der Musik ein Parameter hinzugefügt hat, das es vorher so nicht gab. Raum, Technologie und Musik sind unlösbar miteinander verbunden. Doch keine Musik hat diese Beziehung so stark neu verbunden wie die Moderne des 20. Jahrhunderts. Die Musikwissenschaftlerin und Autorin Anna Schirmer beschäftigt sich intensiv mit dem Begriff der Raummusik, vor allem im Werk von Karlheinz Stockhausen. Wenn man sagt, es gab früher Raummusik, dann kann man das in die allerfrühesten Ursprünge der Musik im Prinzip zurückverfolgen. Also ich meine, das bekannteste Beispiel sind da ja immer eben diese berühmte Mehrchörigkeit in Venedig, wo sich die Polyphonie entwickelt hat, einfach nur, weil sich zwei Chöre auf den zwei Emporen gegenüberstanden und angesungen haben. Das, was im Prinzip heute auch in den Fußballstadien noch gemacht wird. Und das hat sich dann fortgesetzt über die lange Geschichte der Architektur von Konzerthäusern oder auch eben Akustik. Da fällt es auf einmal auch ins Feld der Physik rein, denn jemand, der einen architektonischen Raum plant, der für Klänge gemacht ist, der muss sich zwangsläufig mit Physik beschäftigen und mit Akustik. Und da kommt man dann eben immer und unmissverständlich zu am Ende, wenn man so einen Musiker herausheben möchte, ist das ganz bestimmt Karlheinz Stockhausen, der auch den Begriff Raum, Musik oder Musik im Raum in den 50er Jahren geprägt hat und damit eigentlich eine ganz neue Dimension benannt hat, die er eben, und ich meine, er ist ja nun bekannt als elektronischer Künstler oder Vater der elektronischen Musik, der eben genau mit diesen neuen Mitteln neue Räume generiert hat. Während wir früher gebunden waren, irgendwie ins Konzerthaus zu gehen, um uns was anzuhören, ist eigentlich mit der Erfindung des Radios, mit dem Massenempfänger, sind auf einmal die Konzerte in die Wohnzimmer gewandert und diese körperliche Kopräsenz, was eigentlich bis dato immer so eine Notwendigkeit war, um Musik genießen zu können, war auf einmal nicht mehr hergestellt, sondern das wurde erst wohl räumlich, aber eben auch zeitlich entgrenzt von dem Ort der Aufführung und von dem Ereignis der Aufführung, dass es eben keine Musik ist, die man sieht, weil da jetzt ein Geiger auf der Bühne steht und das performt, sondern das ist ja elektronisch, synthetisch generierte Klänge, die ihre Gestalt überhaupt erst via Lautsprecher erlangen. Und dafür ist das Radio natürlich der Mittelsmann und die Quelle, auch Transformationsquelle und Verbreitungswelle überhaupt. Was Stockhausen da tatsächlich so besonders macht, dass der 1953 mit dem Gesang der Jünglinge, so sagt man immer so, das erste elektronische Stück Raummusik komponiert hat. Und das ist tatsächlich visionär, weil er hat das für 5 Lautsprecher komponiert. Aber das Ganze zu einer Zeit, wo es überhaupt erst 4 Kanäle gab. Also ich meine, da steckt einfach dieses visionäre Räume erweitern drin. Thank you. Wenn man von Räumen spricht, denkt man ja auch an Weltraum, an immer weiter, an den Äther. Und ich glaube, dass dieses visionäre Moment da auf jeden Fall ein spannendes ist. Und das hat sich ja dann fortgesetzt, dass er nicht nur diesen Gesang, später hat er dann, ich glaube, die Hymnen ist auch so ein Beispiel. Hymnen, okay, er umfasst unsere ganze Welt, indem er Nationalhymnen irgendwie miteinander verwurstet und eine neue Weltharmonie, wenn man so will, daraus formt, die über einen Weltempfänger wiedergegeben wird. Also wenn man dieses Stück hört, hört man immer wieder sowas wie Frequenzstörungen, Frequenzwechsel. Und das ist ja, da steckt ja nicht nur ein politisches, sondern auch ja, ein wirklich visionäres Moment drin. Auch das ist dann irgendwo Raummusik. Ich denke jetzt gerade spontan auch nochmal an das Helikopterstreichquartett. Also das ist ja überhaupt, also da kann sich jeder Mensch eine Raummusik darunter vorstellen, weil was macht Stockhausen? Er nimmt das völlig klassische Formation eines Streichquartetts, setzt jeden Musiker in einen Hubschrauber, lässt die abheben, lässt die spielen mit den Rotorengeräuschen miteinander, verbunden wiederum durch technische Devices, durch Elektronik, durch Klicks. Und das Ganze wird übertragen in den Konzertsaal, wo die Menschen immer noch sitzen und sich sozusagen über eine Leinwand anschauen, was da gerade live passiert, vermittelt. Das war so irre, weil das Publikum tatsächlich immer auf diese Leinwand geschaut hat und als es zu Ende war, die waren völlig begeistert und sie klatschen wollten. Die haben jetzt den Künstler gesucht, den sie beklatschen können und da war niemand und dann haben die schließlich Standing Ovations gemacht und zwar in Richtung der leeren Bühne. Und das ist, also da merkt man auch, wie das Hörgewohnheiten aufbrechen kann, wenn man mit dem Raum spielt. Also großartig. Das ist schon tatsächlich sehr interessant, dass die Techniken, die diese elektronische Musik befördert haben, alle aus dem Zweiten Weltkrieg eben schaffen. Also ich meine, das war der Weltkrieg, wo sich auf einmal die Fernmeldetechnik, die Funkertruppen enorm vervielfältigt haben, weil es einfach das Zeitalter der neuen Massenmedien war. Und ein Krieg, der ist ja nicht selten Vater aller Dinge im Sinne von technischen Innovationen, die eben durch Rüstung vorangetrieben werden. Gerade im Fall von Stockhausen ist es tatsächlich ganz konkret. Da gibt es eine Anekdote, wie der irgendwie, der ist Anfang der 50er an WDR gekommen und da standen, hat sich schon für elektronische Musik interessiert, aber es gab ja jetzt eher so Musik konkret oder sowas. Und da standen so ja, Monochorde und irgendwie alte, so halb elektronische Musikinstrumente rum und er hat gesagt, schmeißt sie alle weg, ist in die Messabteilung gegangen. Und hat gesagt, er möchte mit den Materialien, die in dieser Messabteilung liegen, arbeiten, nämlich Generatoren, Sensoren und so weiter. Wenn man das weiterdenkt, also wenn Stockhausen ja immer wieder als Papa Techno bezeichnet wird zum Beispiel, ist eine billige Formulierung, die es aber doch ziemlich genau trifft. Also ich meine, die elektronische Musik erobert neue Räume. Also ich meine, das ist ja, wenn man von Raummusik spricht, muss man sich ja diese Tempel, also erstens die Raves, die auf die Straße gehen, aber vor allem auch, wie alte Räume neu erschlossen werden. Also das prominenteste Beispiel ist immer das Berghain in Berlin, aber es ist ja in tausenden Fällen, wo irgendwelche alten Bunker, Tiefgaragen, Waldtunnel, keine Ahnung, alles wird irgendwie auf einmal zu so einem Raum gemacht und versucht, die Menschen eben zu entgrenzen über dieses Strukturierte, was Stockhausen wollte, wo er den Riegel vorgeschoben hat, hinaus, sondern wo es ja gerade um diese Entgrenzung, um Rausch und um Rauschhaftigkeit mit dieser rauschenden Musik, die ja auch noch aus Rauschen besteht am Ende, zu schaffen. Und ich glaube, diese Linie kann ganz klar gezogen werden, dass da irgendwo so Heterotopien geschaffen werden an neuen Räumen mit neuen Orten und neuen Klängen. Was die elektronische Musik, die moderne Musik gemacht hat, ist das ja tatsächlich mit technischen Mitteln diese Entgrenzung herzuleiten. Aber das hat ja vorher schon stattgefunden. Also das ist ja nur die Umsetzung davon. Also wenn man sich jetzt diese großdimensionierten romantischen Orchester anschaut, die versuchen ja in ihren Reihen im Prinzip jeden möglichen Klanggeber, den es gibt, in ihren Reihen in irgendeiner Form zu versammeln. Und wie da gespielt wird, ist natürlich diese Aufstellung, die ja im 19. Jahrhundert sehr regelhaft noch ist, dass man da seine ersten Geigen links vom Dirigentenpodest hat und dann die anderen Streicher im Halbkreis und den Dirigenten und dahinter die Bläser. Und da wird ja extrem viel natürlich damit gespielt. Also dann geben die Geigen ein kleines Motiv und es wandert dann über die zweiten Geigen und Bratschen zu den Celli oder Bässen zum Beispiel. Aber ich meine, das ist ja eine instrumental antizipierte Raummusik, was später dann mit den Lautsprechern gemacht wird. Oder wenn man eben mit Lautstärke arbeitet, wenn dann von hinten das Blech dröhnt und einen irgendwie wirklich sich vergessen lässt. Oder war auch so fein darauf irgendwie so eine ganz feine Linie, wo sich das Ohr auf einmal komplett umstellen muss und irgendwie so diese Sanftheit. Also ich glaube, diese extremen Gegensätze sind wahrscheinlich in der Musik des 19. Jahrhunderts das markanteste Merkmal dafür. Raummusikern wie Wagner, Debussy und Stockhausen, aber auch bei Ambient-Musik und zum Teil bei Techno und zeitgenössischer elektronischer Musik geht es um Klangkathedralen und Überwältigungsästhetiken, um ozeanische Metaphern und Immersion, dem Versinken in tiefe musikalische Räume und Klanglandschaften. Dies geschieht mit expansiven Mitteln, die letztlich auf Transzendenz abzielen. Der Gegenentwurf wäre eine immanente Gestaltung von Räumlichkeit in der Musik. Zum Beispiel durch die Konstruktion von Rhythmus und Melodie und den Einsatz der Instrumente, wie der afroamerikanische Musiker und Musikethnologe Michael E. Veal von der Yale University am Beispiel von Ornette Coleman und Igor Stravinsky zeigt. I love Ornette's music, and a lot of what Ornette did in terms of his unique approach to composing, it had what you might think of as spatial implications. Die Aufnahmen von Ornette Coleman. Ich liebe seine Musik und habe immer gedacht, dass Ornettes einzigartige Art des Komponierens räumliche Implikationen hat. Because, you know, some of the rhythmic things he's doing and the way that he kind of breaks down the rhythm of the traditional small jazz combo. Manche seiner rhythmischen Strukturen, die Art und Weise, wie er in einer traditionellen kleinen Jazz-Kombo den Rhythmus aufteilt, dazu würde ein musikwissenschaftlicher Terminus wie Rubato passen. Ein freies Zeitmaß wie ein schwebendes Gefühl. Das berühmte Beispiel Lonely Woman. Es gibt einen Grund, warum dieser Song so viele Menschen tief berührt hat. Es liegt am rhythmischen Konzept, mit dem er hier arbeitet. Es gibt verschiedene Schichten, die man auseinandernehmen kann. Aber wenn man sie miteinander verwebt, kommt mit dieser Melodielinie darüber alles in Fluss. Und das zieht einen irgendwie mit. Da scheint wirklich Ornettes Genie auf. Es sind nicht nur seine Melodien, sondern die Struktur seiner Arrangements, das strukturelle Verhältnis der einzelnen Instrumente zueinander. Wenn ich Stravinskys Ballettmusik Orpheus höre, wie er da im ersten Satz die Streicher einsetzt, das Ganze dreht sich im Grunde um dieses kleine absteigende Harfenthema, das die Tränen, die zu Boden fallen, repräsentieren soll. Das hat auf mich eine unglaublich intensive Wirkung. Selbst wenn die Musik in einem akustisch komplett trockenen Raum aufgenommen wäre, hätte man hier immer noch den Eindruck von Räumlichkeit. Und dieser Effekt entsteht allein dadurch, wie das komponiert ist. Es gibt hier einen durchgängigen Rhythmus, anders als bei Lonely Woman, wo der Rhythmus zerstückelt ist. Aber Stravinsky war ein Genie im sektionalen Komponieren. Er stellte unterschiedliche Sektionen des Orchesters neben und gegeneinander, um diese räumliche Wirkung zu erzielen. Die musikalische Struktur selbst kann also so gestaltet werden, dass sie eine räumliche Erfahrung ermöglicht. Post-Production-Technologies, Sound-Processing-Devices, that's another way that you can do it. Doing it inside the music. In der Postproduktion, also mit Hilfe von Mischpult und Effektgeräten, besteht eine weitere Möglichkeit, Räumlichkeit in der Musik zu erzeugen. Michael Veale spricht hier von Echo, Hall und Delay, alles zeitverzögernde, zeitdehnende Soundeffekte, die ab den 1950er Jahren verstärkt in der Nachbearbeitung von Musik eingesetzt werden, um räumliche Illusionen, Nachbilder und Erinnerungskaskaden zu erzeugen. Rock'n'Roll, psychedelische Musik, Krautrock, Dub-Reggae, Post-Punk und später House und Techno. Ganze Musikgenres und Musikkulturen sind von diesen Effekten und ihren künstlichen Raumbildern geprägt worden. Well, on this track, again, you could look at it from two angles. Dieses Stück kann man von zwei Seiten aus betrachten. Zum einen ist da dieser hallige Sound, eine Art Echo, das in den Tonstudios als Slapback-Echo bezeichnet wird. A quick image of the original image. Das bedeutet nichts anderes als ein kurzes Abbild des Tons, eine kurze Wiederholung des Tons. You can use it to intensify the structure rhythmically. Man verwendet das, um die musikalische Struktur rhythmisch zu intensivieren. Und so funktioniert es auch hier. Zum anderen, im größeren Rahmen, ging es dabei aber auch um eine spezifische Idee. Die alten Blues-, Country- und Rockabilly-Musiker waren Leute vom Land, die sehr vom amerikanischen Pioniergeist der Entdeckung des Westens fasziniert waren. Man setzt sich aufs Pferd und reitet dem großen Unbekannten entgegen. Das ist die andere Komponente. Hall unterstreicht hier die Bedeutung von Raum. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen existierte die Entdeckung des Westens natürlich nicht mehr. Trotzdem vermitteln sie dieses Gefühl von Weite. Not that the frontier still existed at that time that these recordings were made, but it still gives you that sense of expanse. Coming round, round the bend, train, train. Coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Woo! First of all, you have to realize that reverb was a novel sound effect at that time. So sometimes people just like the new thing. Zuallererst muss man sich klar machen, dass Hall damals ein neuartiger Soundeffekt war. Und manchmal mögen Leute einfach das Neue. Es war aufregend, hallige Klänge zu hören. Es war ein attraktiver Sound, der den Leuten gefiel. Kann sein, dass es keine komplexere Erklärung gibt. Da diese Musik aber mit der Surfkultur verbunden war, könnte es gut sein, dass Abenteuer auch hier eine Rolle spielte. In diesem Fall allerdings nicht das Abenteuer an Land, sondern auf dem Meer. Man gleitet hinaus in die unendlichen Weiten des Meeres. In this case, the distance is out of space. At that time, you've got the beginnings of outer space travel, and so it was important to be able to reproduce that experience in sound. Für Ferne steht in diesem Fall der Weltraum. Um 1960 begann die Ära der Raumfahrt. Deshalb war es wichtig, diese Erfahrung auch auf der Ebene von Sound zu reproduzieren oder zu veranschaulichen. Aber das Interessante ist, und Joe Meek erwähnt dies ausdrücklich auf der Plattenhülle, dass die Platte auch dazu diente, die akustischen Möglichkeiten des Stereoklangs zu demonstrieren. Ich zitiere Joe Meek. Auf dieser Platte hören Sie, wie sich Teile tatsächlich bewegen. Und das ist großartig. Einerseits haben wir den Hall-Effekt, der Räumlichkeit herstellt. Andererseits haben wir die Stereo-Aufteilung, das Stereo-Bild, das auf einen weiteren Raumaspekt abzielt. And you can pan things to move things from one side to the other. Das Klangbild ist jetzt in zwei Hälften geteilt. Manches hört man links, anderes rechts. Man kann Klänge von der einen auf die andere Seite wandern lassen und auf diese Weise ein extremes Gefühl von Bewegung vermitteln. Es gibt also die horizontale Bewegung sowie die durch den Hall suggerierte Bewegung von unten nach oben, beziehungsweise von hier nach draußen. Or soundscape in a recording. And Joe Meek was one of the geniuses, one of the real visionaries of that new era of the song as soundscape. Das ist der Beginn einer Ära, in der wir all die neuen Möglichkeiten haben, im Tonstudio Räumlichkeit oder räumliche Komponenten, einen Klangraum oder eine Klanglandschaft zu realisieren. Und Joe Meek war einer der Genies, einer der großen Visionäre dieser neuen Ära des Songs als Soundscape. CC's I'm Not in Love von 1975 zählt zu den ambitioniertesten Popstücken aller Zeiten und lässt sich als Apotheose der raumschaffenden Kultur der Soundeffekte in den 70er Jahren bezeichnen. Der opulenten Produktion gelingt eine großartige Fusion der unterschiedlichen Konzepte von Popsong und Soundscape. Für unendliche Räumlichkeit sorgen Hall und ein voluminöser Background-Chor aus 256 übereinander geschichteten Vocal Overdubs. Ganz schlicht, keine Orchestrierung, nur ganz minimal Percussion bei manchen Stücken. Ja, fand ich irgendwie besonders, weil andere Caetano Veloso Platten sind ja deutlich anders als diese. Die ist eigentlich so ganz unauffällig und mir gefällt die aber besonders gut, weil die so schlicht ist. Die Platte stellt halt selber einen Raum her, weil man so sehr genau auf das Wenige, was da ist, hört. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Eine Stimme, eine Gitarre und nur so wenig Raum wie nötig zwischen Sänger und Zuhörer. Der Theatermusiker und Filmkomponist Jörg Vollert beschreibt anhand seiner Lieblingsplatte des brasilianischen Sängers Caetano Veloso die intime Nähe, die Musikaufnahmen herstellen können. Die Verkürzung des Raumes zwischen Stimme und Ohr lässt eine musik- und spracheigene Tiefe hervortreten. Das tropikalische Verweben von Caetano Veloso's Vortrag mit den komplexen Rhythmen und Harmonien der brasilianischen Musikkultur erzeugen in der Betrachtung von Jörg Vollert einen inneren, immanenten Raum der Weite. Warum berührt mich jetzt die Platte in dieser Form so, obwohl ich nicht weiß, worüber der Mensch singt? Es ist also nicht die intellektuelle Information, die mich da bekommt, sondern es ist der tiefe Raum des Unbekannten, der da auch immer mitzuhören ist. Und der irgendwie so das Geheimnis auch von solchen Platten, die einen so berühren, beschreibt. Ich kann das ja auch nur mutmaßen, wo die Entscheidungen herrühren oder warum das in so aller Einfachheit aufgenommen zu sein scheint. Es ist schwer vorstellbar, dass sie in einem großen Aufnahmestudio aufgenommen wurde, aber auf jeden Fall in einer relativ intimen Situation. Wenn man so ein minimales Setup aufnehmen möchte, um sich trotzdem einen gewissen Freiraum da zu schaffen für die Mischung, würde man vermutlich mal mit zwei Mikrofonen vielleicht für die Gitarre arbeiten. Also ein Mikrofon, das eher am Griffbrett dran ist, da wo man greift, die Akkorde, und eins mehr dort, wo man das Picking macht. Also. Und dann noch ein weiteres Mikrofon halt für den Gesang. Genau, und dazwischen entsteht dann der Raum für die Aufnahme und für die Intimität oder die Qualität der Intimität. Der Raum ist da quasi nicht mehr der definierte Raum, in dem man sich aufhält, sondern wirklich eigentlich nur noch der Raum, der zwischen deinem Ohr und der Stimme von dem Veloso ist oder von der Gitarre. So, der Raum, der da rum ist, den nimmt man eigentlich gar nicht mehr so wahr. Also direkter kann man sich das gar nicht vorstellen. Trotzdem ist es nicht so, als würde der einem jetzt im Ohr rumfuhrwerken. Es gibt noch einen Abstand, aber so einen, den man als angemessen vielleicht ansehen würde. Es hat so was sehr Vornehmes, ein vornehmer Abstand, der irgendwie aber nichts mit der Raumqualität zu tun hat. Also es ist wirklich nur zwischen zwei Leuten, zwischen dem Hörer und dem Interpreten. O melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui. Man ist ja quasi schon auf Abstand durch die Sprache oder durch die, in meinem Fall, Nichtkenntnis der Sprache. Dieses Portugiesisch setzt quasi so eine Vermutung frei. Ne? Eine Vermutung von Weichheit und allem, was damit so einhergeht. Diese Weichheit der Sprache des Portugiesischen, das ist eine Assoziationsfläche. Die hat quasi durch ihre Weichheit, hat die schon eine vermutete Intimität. Man weiß ja eigentlich nicht, was der einem erzählt, aber man denkt immer, der erzählt einem was sehr Intimes. Ja, einerseits ist die Gitarre halt wie so ein Puls, weil er eher Akkorde als Einzeltöne spielt, so ein Atempuls. Und dann ändert er quasi über die Farbe des Akkordes, ändert er quasi auch die Erzählausrichtung immer wieder. Das ist so akzentreich. Also eigentlich besteht es bloß die ganze Zeit aus so einem Offbeat-Akzent für mich, der immer quasi zwischen den Worten so stattfindet. Und da erinnert es mich da noch irgendwie an so Reggae zum Beispiel, dass es nie ist auf die Eins, sondern immer auf das Und. Und da gibt es irgendwie einen Raum zwischen der Stimme und dem Und. Und das macht so eine ganz eigene Rhythmik, die eher so was mit Atmen zu tun hat, als mit Aufstampfen. Da entsteht irgendwie ein Platz und ein Raum und in dem kann man sich aufhalten. Mas aquela curva aberta, aquela coisa certa, não dá pra entender. O Apollo e o Rio Subar. Jetzt würde man so ganz in aller Ruhe versuchen zu betrachten, dieser Umstand, den ich hier versuche in der Musik zu beschreiben, wie ist der? Und der wird dann mit dem ganzen Facettenreichtum der möglichen Harmonien, die man spielen kann, versucht darzustellen. Und da liegt einerseits eine Ruhe drin und andererseits auch so eine Konzentration. Und das ist, würde ich sagen, auch die Tiefe, die da stattfindet. Oder in welcher Tiefe da versucht wird, Momenten so nachzuspüren und die zu beschreiben oder so abzubilden, ohne dass man das so randscharf macht. Musik. Jamaica didn't have a huge culture of live band performance. In Jamaika gab es nie eine große Kultur der Live-Bands. Obwohl es großartige Musiker gab, die erstaunliche Musik geschaffen haben, geschah das hauptsächlich in Tonstudios oder bei den Soundsystems. Diese mobilen Diskotheken, die Soundsystems, wurden ja unter freiem Himmel aufgebaut und sollten einen Ort quasi musikalisch imprägnieren. Und je mächtiger die Soundsystems wurden, desto mehr hat sich die Musik dahingehend entwickelt, dass räumliche Aspekte betont wurden. In jamaikanischer Musik entsteht allein schon dadurch Räumlichkeit, wie die Musik arrangiert und strukturiert ist. Und wenn dann noch Echo, Hall, Delay und andere Soundeffekte hinzukommen, wird die räumliche Qualität zusätzlich verstärkt. In meinem Buch über Dub habe ich erwähnt, dass Echo, Hall und andere Soundeffekte erfunden wurden, um letztlich die Umgebung zu simulieren, in der westliche Kunstmusik einst aufgeführt wurde. Also Theater, Kathedralen, solche Räume. Indem Hall, Echo und andere Effekte der jamaikanischen Dance Music einen solchen Klang verpassten, wurde es auf einmal möglich, die Bedeutung eines historischen Orts von emotionaler und historischer Tiefe, ja, von kultureller Tiefe zu beschwören. Die Musik klang so stark nach Echokammer, um damit eindrücklich die Erinnerung an die Geschichte und Vorfahren in Afrika wachzurufen. Durch die Art und Weise, wie die Musik konstruiert war und samt entsprechenden Songtexten, hatte man dies schon vorher getan. Aber jetzt, wo die Musik in solch synthetische räumliche Umgebungen eingehüllt war, wurde das Ganze noch mächtiger und bedeutsamer. Mit Projekten wie Basic Channel und Rhythm and Sound haben die Berliner Produzenten Moritz von Oswald und Marc Ernestus die Fusion von Techno, Dub und Reggae in den 1990er Jahren fast im Alleingang geprägt. In ihren radikalsten Produktionen setzten sie Echo, Hall und Delay wie Instrumente ein, Soundeffekte als kompositorische Bausteine. So entsteht ein abstrakter Echoraum, dessen Klänge nicht mehr auf einen Song, eine Melodie oder ein Instrument verweisen und der eine Zeitzone der akustischen Kontemplation etabliert. Was im jamaikanischen Dub-Reggae schon angelegt war, haben Rhythm and Sound und viele andere nach ihnen an die Grenzen geführt. Ich erinnere mich auch an eine schöne Übung, dass man irgendein Lied, was einem nah ist oder was man mag oder so, summen sollte und zwar extrem langsam. Ne? Also wirklich irgendwie, ich weiß nicht, ein Atem pro Ton. Und das ergab so einen wundersamen, merkwürdigen Chor dann irgendwie auch von diesen 50 Leuten, die so summten. Also es hat einem einfach total die Ohren geöffnet. Das ist ja auch ein bisschen die Methode von Pauline Oliveros. Die Langsamkeit zeigt einfach die Vielfalt, die anwesend ist, die du sonst an der Oberfläche nicht so bemerken kannst, denke ich. Das ist eine Tiefe, die sonst verschlossen ist durch Schnelligkeit, durch tägliche Schnelligkeit. Die Musikerin Julia Eckert erinnert sich hier an einen großen Workshop, den sie 2015 zu Hause in Brüssel für die amerikanische Komponistin Pauline Oliveros organisierte. Pauline Oliveros, die 2016 im Alter von 84 Jahren verstarb, gehörte in den 1960er Jahren zu den Pionierinnen der elektronischen Tape Music an der amerikanischen Westküste. Aus ihrer Praxis einer experimentellen Musik und ihren freien Improvisationen an ihrem Lieblingsinstrument, dem Akkordeon, entwickelte Pauline Oliveros an ihrem eigenen Institut in den 1980er Jahren eine Theorie und Praxis des Deep Listening, des tiefen Hörens. Ich erinnere mich an diese Übung, dass man sehr, sehr langsam geht, und das ist ja auch in ihrem Statement, ne, über das Deep Listening, hören mit den Fußsohlen. Also du gehst und du hörst eigentlich das, was eigentlich unhörbar ist. Man kann ja nicht nur mit den Ohren hören, das ist ja unterdessen auch bekannt. Man hört ja auch mit den Knochen und man hört mit, ja, ich weiß nicht, wenn du die Ohren zuhörst, hörst du ja auch. Und ich glaube, sie spricht immer speziell über die Fußsohlen, einfach weil die Füße natürlich mit der Erde verbunden sind. Und weil aus der Erde kommt ja an sich auch Klang, auch wenn wir den vielleicht nicht unbedingt wahrnehmen, aber die Wellen, also die Erde ist ja auch immer in Bewegung, ne? Und Klangwellen sind da auch drin. Das ist was nicht nur zum intellektuell Zuhören, Klang, sondern es ist auch etwas zum Empfinden einfach. Über meinen Fuß, in meinem Boden, bin ich über deinen Fuß mit dir verbunden, zum Beispiel. Deep Listening ist erstens mal sowieso im Unterschied zu hören, zwischen Zuhören und Hören, also Listening und Hearing. Ist das Listening ist das aktive Zuhören immer und zu allem. Ich glaube, das ist ein bisschen zurückzuführen auf eine Erfahrung, die sie hatte, als sie mal in einer Höhle, in einer unterirdischen Zisterne spielte. Und sie fasziniert war von dieser Akustik und diesem Echo eben. Also man kann immer irgendetwas finden, dem man zuhören kann, und man sollte das auch versuchen. Und das ist für mich auch immer so ein bisschen eine im besten Sinne feministische Praxis der anderen Seite, sozusagen das aktive Zuhören. Also das, wo Zuhören dann jetzt nicht mehr als etwas Passives definiert wird, sondern als etwas Aktives und unheimlich Wichtiges, also zwischenmenschlich unheimlich Wichtiges. Es ist auch ein Effort, also eine Mühe, die man sich da gibt. Also man muss sich Mühe geben, tatsächlich das zu lernen und immer zu trainieren. Und wenn das klappt mit den kleinen Geräuschen, ne, dann klappt das auch mit der menschlichen Anteilnahme. Es ist nicht so, dass das Zusammenleben unsere Methoden verändert, sondern die Methoden verändern unser Zusammenleben. Es geht eigentlich immer um das Miteinander. Und eben dieses mehr auf Klänge gerichtete als auf die Musik gerichtete. Also ist ja auch manchmal so ein bisschen die Diskussion, sind das denn jetzt eigentlich Partituren, sind das eigentlich jetzt Scores zum Aufführen oder sind das einfach eher so ein bisschen Exercises? Wobei ich selber denke, das ist eigentlich egal. Das ist, also die Energie, die darin irgendwie sozusagen formuliert wird, ist nicht so sehr die Energie nach außen, sondern eben die Energie nach innen und die Energie auf das Miteinander. Das ist, denke ich, Deep Listening, dass man eben, aber das, also als sie das so aufbrachte, war das wirklich eine neue Sache, glaube ich, wie man, was man eigentlich alles Musik nennen kann auch. Tiefes Hören und die Tiefe des Raumes ging es in der zweiten Stunde von Into the Deep, der langen Nacht über Tiefe in der Musik. Der anschließende dritte Teil beschäftigt sich mit einem weiteren zentralen Aspekt, dem Bass und der Kultur der tiefen Töne. I'm yourself far before you run away. Wenn ich jetzt mal meinen tiefsten Ton singe, ich könnte jetzt von einem tiefen F das wäre so ungefähr meine Stimmlage, zwei Oktaven. Der Bass geht halt unter diesem Ton, das ist jetzt ein F, noch eine Oktave tiefer. So tief kann ich halt nicht mehr singen. Insofern stimmt das Kontrabass, also das ist unter der Bassstimmlage. Hören Sie nun den dritten Teil der Langen Nacht über Tiefe in der Musik. Bass ist Boss, die Kultur der tiefen Töne. Das Gute am Bass ist, dass er die Ohren in Ruhe lässt. Gut, Kontrabass hat vier Saiten erstmal. Den kann man im Prinzip entweder zupfen. Oder streichen. The low end is maybe a bit more cloudy and obscure to understand, but for me it's a kind of mud. It's a kind of it's a kind of Urgeräusch, perhaps a primeval slime. I remember having a conversation with a colleague years ago about techno, and he said it's just bass. It's just boom, boom, boom, boom, boom. I said, well, where are you hearing it? She said, well, from my neighbor's flat, which is upstairs, because they just keep playing. I said, well, all you're going to hear is the bass. You know, what you're going to hear is boom, boom, boom, boom, and nothing else. Bach mit seinem Generalbass hat gesagt, da unten ist ein Bass, der ist festgelegt und das Fundament von allem. Und darüber ist jede Improvisation eigentlich möglich. Das ist eigentlich das, was den Bass nachher irgendwie ausgemacht hat, dass man eine neue Freiheit gefunden hat. There is so much low end in the world, cities, traffic, trains, planes. Dass Stücke quasi auf den Basseinsatz als Höhepunkt des Stücks, quasi als Refrain, hin konstruiert werden, das ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe in der Dance-Musik. Na gut, man hat den Generalbass, das heißt, die ganze Musik wird vom Bass aus gedacht und die ganze Harmonie entfaltet sich vom Bass. Das ist immer das, was zuallererst gedacht wird, und die ganze Harmonik ist ja basslastig. Es gibt ja Bass-Music als Genre weltweit irre groß, die wahnsinnig ein riesen weltweiter Underground ist. Ja, ich kann mich erinnern, wie Erdbeben in den 70er Jahren, 74 war es, glaube ich, ins Kino kam. Und eigentlich, was die machten im Kino, war ja nur, dass sie versuchten, über einen sehr starken Bass, also über einen Subwoofer, die Stühle zum Vibrieren zu bringen. Ja? Also diese Art von Klang war im Kino plötzlich ein Ereignis. Wenn der Bass losgeht, dann entsteht eigentlich mit der Musik erst das Gebäude, wenn man jetzt so architektonisch denkt. Ohne Bass ist es erstmal eine Wolke oder sowas. Aber der Bass, der macht dann diese Pfeiler, worauf dann sozusagen, in denen die ganze Musik dann stattfindet, wo diese Wolke dann ihren Ort findet, diese Melodien und alles. Der definiert den Club, der definiert die Kirche. Der macht erst den Raum so, dass er zum Raum wird. Die Orgel kommt ja nicht aus der Kirche, das ist ja ein Gerücht. Dominik Sustek, Organist der Kunststation St. Peter, Köln. Die Orgel kommt von den Griechen und stand auch früh in der Arena. Und später haben die Römer das dann im Prinzip übernommen für ihre Arenen, für Wettkämpfe und so weiter. Und wie dann alles in der römischen Kirche auch von dem Römischen Reich dann übernommen wurde, kam dann später auch die Orgel als Machtinstrument im 8., 9. Jahrhundert in die Kirchen rein. Das ist das Schöne bei der Orgel, schon sehr geschickt angelegt, dass man quasi die tiefen Töne in der Regel ja mit den Füßen spielt. Und die Füße sind natürlich viel träger als die Finger. Du brauchst ja größere Ventile für die großen Pfeifen. Das heißt, sie sind schwerer zu drücken, dann drückt man die mit den Füßen. Bei Bach ist zum Beispiel ziemlich stark die Technik darauf angelegt, dass man immer die beiden Füße im Wechsel spielt. Also zum Beispiel dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü. Also immer der eine, dann der andere und so weiter. Dann kann der andere wieder springen und so. Solche Sachen, das ist alles da schon in der Musik dann als Spieltechnik festgelegt. Die tiefen Pfeifen, die können schon mal 8 Meter lang auch sein, je nachdem, was es für eine Fußtonlage ist. Es gibt die Möglichkeit ja auch der gedeckten Pfeife, dass ich quasi oben zumache. Also bei uns genau ist es dann 5 Meter quasi die längste 16-Fuß-Pfeife. Und die 32-Fuß wäre dann 10 Meter. Ich glaube, im Dom gibt es sogar auch sowas wie einen 64-Fuß. Da gibt es dann mehr so ein undeutliches Zittern, was man dann eben noch wie eine große Trommel quasi dazuschalten kann. Tourneen und so. Da ist halt immer auch die Frage, ob man den Bass dann mitnimmt, weil so ein Bass ist halt doch relativ groß und sperrig. Sebastian Grams, Kontrabassist und Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz, Köln. Und der Bass ist halt schon irgendwie auch was Besonderes, sodass ich da auch noch so einen klappbaren Reisebass habe, wo man den Hals dann reinklappen kann und der ist dann wie so ein Koffer eher. Oder ich besorge mir halt vor Ort irgendwie einen Kontrabass. Aber da ist teilweise sehr limitiert. Also zum Beispiel in Karachi, da gibt es vielleicht einen Kontrabass, aber es sind 23 Millionen Leute. Ne? Und das war für mich vor Jahren schon auch eine interessante Erfahrung. Hier haben wir natürlich Hunderttausende von Bässen in Europa. Und in anderen Kulturkreisen ist man wirklich froh, wenn man ein Ding hat, was irgendwie spielbar ist. Also der Bass, den ich jetzt hier habe, der ist so an die 100 Jahre alt und sieht auch ziemlich ramponiert aus, weil der dem Peter Kowald gehört hat, der einen doch international recht renommierter, wichtiger Free-Jazz-Kontrabassist war. Und da ist natürlich auch so die Herangehensweise an den Bass etwas expressiver, etwas wilder. Dementsprechend hat der hier auch so einige Macken und Kratzer. Und an sich ist der Bass jetzt nicht besonders hochwertig, aber ich kannte halt den Peter Kowald aus der Zeit, als er in Wuppertal war. Und da hat mir damals schon der Bass immer gut gefallen. Und ich kannte auch die Töchter vom Peter. Und als der Peter dann 2002 verstorben ist, da ist dann irgendwie der Bass ja letztendlich 2012, 10 Jahre später, bei mir gelandet. Und ja, der hat einfach einen guten Klang. Also der ist schon speziell, ne? Man muss ihn schon zu nehmen wissen, aber es gibt ja diesen Witz, dass immer die Leute eben beim Bass-Solo also, sich unterhalten und so diesen ganzen. Und da ist natürlich so, also wenn man, das haben wir alle Jazz-Kontrabassisten gemacht, dass man irgendwo in der Bar spielt und dann kommt das Bass-Solo, dann wird es halt leiser erstmal und auch feiner im positiven Sinne. Aber da muss man halt schon die Ohren ganz schön in Richtung Bühne lenken, dass man jetzt auch wahrnimmt, ah okay, dann spielt der Bass das Solo und ich denke, da geht es eben auch für mich und für viele andere darum, diese Rolle des Kontrabassisten irgendwie zu emanzipieren und weiterzuentwickeln. Und da gibt es eben eine große Tradition eben mit Mingus und Blanton und Skoda Nibio, Dave Holland, Charlie Hayden. Das sind natürlich alles wichtige Einflüsse. Und aber die Reise geht halt immer weiter in die Zukunft. Und es gibt auch eben heute eine große Anzahl von jüngeren Bassisten, die wirklich super interessante Sachen machen. Also, und ich denke, das Thema Klangforschung am Kontrabass hat sich auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren nochmal unheimlich entwickelt. So, und da ist einfach unheimlich viel passiert und es haben eigentlich doch viel mehr Leute gemerkt, dass da noch so unentdeckte Klänge und Schätze zu entdecken sind. So. Das wäre jetzt zum Beispiel von Charles Mingus ein Bassriff von Haiti in Fight Song. Ja, Haiti in Fight Song ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Bassriff, so, was natürlich viele können und kennen, und es ist einfach eine gute Basslinie. Und Charles Mingus hat halt erstmal war der einer der ersten Bandleader als Kontrabassist, der eben auch viel komponiert hat, das spielt natürlich eine große Rolle. Und damit natürlich auch vom Bass ausgehend eine ganz eigene Vision und Version von Jazzmusik entwickelt hat. Und neu war eben für Mingus und andere Spieler, dass man eben dann wie einen Bläser ne, improvisiert über die Changes, über das Stück. Und da war Mingus auf jeden Fall ein wichtiger Vorreiter. So. Das wäre jetzt zum Beispiel ein typisches Bass-Ostinato oder was man Bass-Vamp nennt. Das Ostinato, das ist eben drin, dass dieses Vamp wiederholt wird. Ne? Und oft wird dieses Bass-Vamp dann auch noch transponiert. Also zum Beispiel, ne? Das wäre jetzt einfach so eine Art Bluesform wäre das gewesen. Und das sind halt immer ganz kurze Rhythmus-Patterns, Tonfolgen, die immer wiederholt werden eigentlich. Und dadurch entsteht natürlich schon so ein Flow, so ein Groove, der auch eine gewisse Konsistenz hat, der sich nicht so schnell ändert wie im Jazz, ist ja viel mehr Variation im Spiel. Und in der Rock- und Disco-Funk-Musik, ne, da würde der Bass eher ein ganz bestimmtes Pattern spielen oder Ostinato oder Vamp und das in der Regel auch wiederholen. So. Und das macht eben dann vielleicht auch so ein bisschen diesen Drive aus. When I was a child, every August in a small... Als ich Kind war, wurde bei uns im August auf dem zentralen Dorfplatz eine Bühne aufgebaut und darauf wurden die ganze Nacht hindurch die großen Taiko-Trommeln gespielt. Hashime Ishizaka, Konzertpromoter in Tokio und Barcelona. Die Trommeln wurden geschlagen und die Menschen tanzten in die Nacht hinein. Es ging darum, diesen Moment zu genießen und zu tanzen. Alles sehr traditionell. Der Klang der Taiko-Trommeln reicht sehr weit. Er wandert über die Felder, über die Hügel und erreicht die Menschen auf der anderen Seite. Ich vermute, Taiko-Trommeln wurden einst als Kommunikationsmittel benutzt, um Distanzen zu überwinden. Außerdem, der Klang der Trommel trifft dich direkt, den Oberkörper, den Bauch. Dieser Klang zielt genau auf dein Herz. Und die Leute fangen an zu tanzen und vergessen ihren Alltag. Einfach nur tanzen und trinken. And forget about the daily life, just drinking and dancing and... Was ich bei James Last historisch gesehen entscheidend finde, oder für entscheidend halte, ist ganz einfach, dass er eigentlich in seiner Entwicklung als James Last drei verschiedene Bands hatte. Und alle drei Bands haben den nahezu selben Sound gespielt und alle drei Bands waren ungefähr gleich erfolgreich. Ron Last, Musikproduzent, Sohn von James Last. Er war Bassist, ursprünglich hat er Klavier gelernt, dann ist er zur Heeresmusikschule nach Bückeburg gekommen. Da brauchte man zum einen ein klassisches Orchesterinstrument, das war dann der Bass. Und zum anderen brauchte man ein klassisches Marschinstrument, das war dann die Tuba. Die hat er dann auch, ich glaube, mit dem letzten Schuss des Krieges sofort hingelegt. Dann kam er als 16-Jähriger nach Hause und die Amerikaner, die Bremen besetzt hatten, kamen dann halt zu ihm hin und hatten gehört, dass er Bass spielt und brauchten einen Bassisten für ihren Jazzclub. Nun hatte er gar keinen eigenen Bass. Daraufhin sind dann die Amerikaner kurzerhand zu seinem Basslehrer gefahren und haben den Bass konfisziert. Was mein Vater ein ganzes Leben lang verfolgt hat, ist, dass dieser Bass die Nacht im Grunde genommen nicht überlebt hat, weil ein Betrunkener in den Bass getreten ist. Auf jeden Fall ist er da mit Jazz nicht erst in Berührung gekommen. Das haben sie schon in Bückeburg gespielt, immer dann, wenn die Ausbilder nicht da waren. Aber von da war eigentlich klar, dass er Bass und Jazz zusammen spielen wird und Spaß dabei haben wird und Spaß dabei finden wird. Bert Kempfert war im Grunde genommen einer der beiden Orchesterleiter, die halt wirklich erfolgreich waren in Deutschland. Der andere natürlich mein Vater, aber die kamen ungefähr zur selben Zeit aus denselben Verbindungen, nämlich Polydor, und aus demselben Studio, nämlich was heute Studio Hamburg ist. Und die haben mit ähnlichen Musikern gearbeitet. Kontrabass sicherlich Kuddel Grewe hauptsächlich. Dann entscheidend war sicherlich auch noch, dass Rolf Ahrens für beide in den Anfängen Schlagzeug gespielt hat. Rolf hatte einen ganz eigenen Sound, eine sehr tiefe Bassdrum, die sich auch in großen Räumen, und dieser Aufnahmeraum war ein sehr großer Raum, die sich da sehr gut als Bassdrum behaupten konnte. Und war ein, für meine Begriffe nach wie vor, ein absolut großartiger Schlagzeuger, weil er eine Form von lazy playing gehabt hat, also sehr, sehr laid back spielen konnte. Und das hat er eben sehr, sehr gut gemacht. Und da kommen eben dann halt so diese typischen, sehr relaxed wirkenden Sounds her, wie Strangers in the Night bei Bert Kempfert oder, sagen wir, Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung bei James Last, die einfach ganz anders waren als das, was man im Grunde genommen soundmäßig gewohnt war von präzisen Orchestern. Und hier hatte man halt eine ganz andere Präzision, die es aber im Grunde genommen ermöglicht hat, dass man sich entspannt dabei. Und das war sehr, sehr gut. Der Knacksound. Der Knacksound, der wurde gesucht, auch weil er sich besser durchsetzen konnte in der Produktionsart der Zeit. Damals hatte man ein Stereomikrofon, wenn man ein Stereo hatte. Das wurde in einen Raum gehängt und dann wurden alle Musiker da so rum platziert, dass nachher das große Ganze so klang, wie man sich das vorgestellt hat. Also die Lautstärkeregler waren zum Beispiel: Rolf, geh mit dem Schlagzeug mal 5 Meter nach hinten. Das ist nicht so, wie wir das heute im Studio kennen, wo man alles auf Einzelspuren aufnimmt und hinterher komplette Kontrolle hat. Der Knacksound im Bass war von daher wichtig, als dass, wenn man alte Jazzaufnahmen hört, dann hört man zwar auch einen Bass, aber der ist oftmals toll gespielt, aber hat ganz einfach in der Mischung nicht die Wichtigkeit, konnte sich nicht so durchsetzen. Der Knacksound im Bass hat es halt ermöglicht, in dieser Aufnahmesituation einen Bass darzustellen, der sich tatsächlich nachher in der Aufnahme als Bass identifizieren ließ. Und Ladi und Fiete Wacker haben dann irgendwann angefangen, eine spezielle Technik zu entwickeln mit Plektron. Und die Tonabnehmer der damaligen Zeit an den E-Bässen haben dann im Grunde genommen den Rest gemacht dazu. der Bass von jeher das Fundament zu dem, was darüber passiert, lässt sich durch die großen Frequenzen, die der Bass abgibt, die einen Raum sehr schnell füllen, im Stereobild praktisch nicht abbilden. Das heißt, der Bass ist mono geblieben, während sich dann im Übergang zum Stereo die ganzen anderen Instrumente, insbesondere bei James Last, halt mit einer Links-Rechts-Darstellung präsentiert haben. Dadurch ist der Bass und halt auch die Bassdrum vom Schlagzeug haben mit einmal eine ganz andere Wichtigkeit erfahren, weil sie eben halt auch die einzigen Sachen waren, die wirklich neben dem Solisten im Monobild waren. Und alles andere ist zur Seite gerückt worden. Und dadurch, muss man sagen, hat halt der Bass eine extreme Wichtigkeit in den Produktionen, die seitdem entstanden sind, erhalten. Bert Kempfert hat natürlich sozusagen meine Kindheit begleitet, sozusagen aus dem Radio gekommen. Michaela Millian, bildende Künstlerin, Sängerin und Bassistin in der Band FSK, Freiwillige Selbstkontrolle, Professorin für zeitbasierte Medien an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. Mit FSK haben wir in London 1985 A Swinging Safari aus dem Gedächtnis reenacted, appropriiert, würde man heute sagen. Also nicht nachgespielt, auch nicht mit Noten, nicht angehört, sondern wir haben sozusagen aus dem Stand versucht, es zu erzeugen. Und da kommt natürlich genau dieser knackige, also ein bisschen afrikanische, hüpfende Bass dazu. Und das hat mir sowieso mal gut gefallen. Also da gibt es natürlich Klammern, die das immer wieder zusammenfassen. Und ich mache das sehr stark auch übers Hören. Weniger übers, dass man sich was raushört, sondern dass man sich was vorstellt und dann versucht, es zu erfinden. Weil das hat ja immer in der Band, also gerade bei FSK, hat es ja auch mit den anderen zu tun. Da gibt es dann so eine Art Feedback. Der eine spielt das, dann fällt einem dazu das ein. Und so ergeben sich plötzlich so Sachen, die man sich vorher gar nicht vorgestellt hat, wo man dann an so musikalische Vorbilder wie im Bert Kempfert denkt und sagt, ah, da probiere ich jetzt sowas. Da spielt immer das Unterbewusstsein die ganze Zeit natürlich mit. Erst habe ich Gitarre gespielt und dann mir das Cello ausgesucht, weil ich genau die tiefere Frequenz so toll fand und auch die Kombination eben des Zupf- und Streichinstruments. Abgesehen vom Frequenzbereich, der mich da interessiert hat, hat mich schon immer total begeistert, was der Bass jetzt vor allem in der Barockmusik für eine Funktion hat. Und der definiert ja eigentlich im Endeffekt das Tempo, kommt so vom Herzschlag und zusammen mit dem Cembalo wird damit eigentlich auf einer sehr improvisierten Spielweise, auf einer sehr reduzierten Notation basierend, definiert der eigentlich so das Fortschreiten der Akkordwechsel, der Rhythmik, also das sind ja oft Tänze, die da zugrunde liegen. Und da ist man eigentlich, wenn man dann weiterdenkt, sehr schnell bei der Popmusik oder auch beim Jazz natürlich. Und das hat mich immer interessiert, weniger die Melodie als sozusagen das Strukturieren von Musik. Also in Denken in Pattern, Denken in sozusagen kompositorischen Schemata, in Wiederholungen, in Repetitionen, in Überleitungen, weil der Bass ja zusammen mit, in dem Fall dem Cembalo oder später in meiner Band mit dem Schlagzeug eben auch die vorbereitet sozusagen die Changes. Und das ist eine unglaublich tolle kreative Möglichkeit, in Musikensembles zu spielen. Ich habe natürlich, als ich Cello studiert habe, in Orchestern gespielt und das ist überwältigend, weil wenn man da auf der Seite sitzt, wo die ganzen Cellisten dann sitzen, also gerade wenn man sozusagen dann in die romantische Musik reingeht und dann spielen da so 8 Celli und 6 Kontrabässe oder sowas, dann fängt ja der ganze Boden zu vibrieren an und man sitzt so in einem richtigen, so einem Frequenzraum, das ist unglaublich toll, das holt einen also mindestens so ab wie in der Diskothek, also das sind so einfach so. Es gibt so ein unglaubliches Erlebnis, wie man da in so einem Klangkörper richtig drin sitzt, den man ja sozusagen gleichzeitig mitgestaltet. Wir reden von Funk, weil es sexy ist. Es ist definitiv sexy. Es ist vielleicht wie so ein kleiner Klaps beim Sex. so ein Slap. Der Slap-Bass. Das sind ja gar keine tiefen Töne, sondern hohe, die den Bass unterbrechen und die so ins Herz slappen. Ja, eine wichtige Erfindung, die dann bis heute Folgen hat und Imitatoren, gute und schlechte. Justus Könke, Musiker und Produzent. Ja, der Slap-Bass, ein weites Feld. Es gab ja in der klassischen Musik auch im Bassbereich bei Bela Bartok solche Inventionen. Bartok hat ja ein eigenes Instrument eingeführt, weil der wollte, dass die Bassisten und die Celli-Spieler slappen. Also, dass die Saite aus Holz knallt und man ein entsprechendes Geräusch erhält. Ja, wir hören die Gröbats, die größte Bassline aller Zeiten. No more, no less. Woran liegt das? Bernard Edwards konnte unheimlich viele Noten in einer Bassline unterbringen, ohne dass sich der Bass hervortut oder so, sondern das Stück mit Hilfe des tollen Drummers natürlich auch, alle bei Chic waren geniale Musiker, die ganze Sache trägt und zum Schweben bringt. Ohne Slaps, ohne Spirenzien und vor allem ohne Minimalismus. Und wie das geht, ist mir bis heute ein Rätsel. Viele Töne, die wie einer wirken. Weniges, weil das eines der größten Stücke aller Zeiten ist, habe ich genauer analysiert und auch Schamloses danach gemacht in meinem Musikövre als Alfie Love, weil das besteht aus drei Bässen. Da gibt es einen oktavierten Sequenzer mit 16 links und rechts im Raum und in der Mitte noch ein Subbass, der auf die Viertel dieselben Töne spielt. Und das sind drei Töne. Und das war vom anderen Stern. Das hat Alfie Love etabliert als aus der Zukunft. Aber das wirkliche Fundament des Basses liegt tiefer, in viel tieferen Frequenzen. Ich erinnere mich, wenn ich als Jugendlicher manchmal Bands gesehen habe, manchmal habe ich wirklich nicht verstanden, warum der Bass überhaupt da ist, weil man hat ihn nur so ein bisschen rausgehört und Schlagzeug, Gitarre, Gesang, alles war klar. Aber bei Reggae hat der Bass halt wirklich eine ganz tragende Rolle. Mark Ernestus, Musikproduzent. Es gibt im Reggae den Begriff Rhythm. Das ist die Basis von einem Tune und das ist im Wesentlichen der Basslauf. Die technische Möglichkeit gibt es ja erst seit einigen Jahrzehnten, Bass in großer Lautstärke wiederzugeben. Und aus irgendeinem Grund hat besonders Reggae in Jamaika das sehr angenommen und sehr kultiviert, weil man da eine Musikkultur hatte, wo rivalisierende Soundsystems gegeneinander angetreten sind, da immer großer Wettbewerb auch bestand. Und man hat natürlich dort den Vorteil, dass es immer warm ist, das heißt, dass Soundsystems in der Regel draußen stehen können und man keine Probleme mit Raumakustik hat, weil tiefe Bässe haben sehr lange Wellenlängen und sind in geschlossenen Räumen sehr schwer zu kontrollieren, ohne dass es dröhnt und resoniert. Vielleicht hat es dazu beigetragen, dass besonders in Jamaika der Bass sehr bewusst, ja, oder sehr ausgiebig benutzt wurde, eingesetzt wurde. Wenn ein Soundsystem draußen steht, dann kann sich idealerweise der Schall frei ausbreiten. Wenn man in einem geschlossenen Raum ist, hat man immer das Problem, besonders die tiefen Frequenzen, die große Wellenlängen haben, sind schwer zu kontrollieren. Ein 50-Hertz-Ton hat eine Wellenlänge von etwa 7 Meter und in einem geschlossenen Raum wird der Schall ja viele Male zwischen den Wänden und zwischen Decke und Boden reflektiert. Und besonders die tieffrequenten langen Wellen verlieren ihre Energie nicht so schnell. Das heißt, sie werden oft hin und her geworfen und es gibt dann Überlagerungen und Auslöschungen. Das heißt, man hat meistens ein ziemliches Chaos und das ist aufgrund der Energie und der Wellenlänge schwer zu kontrollieren in einem geschlossenen Raum. Ich würde sagen, dass das Verständnis von Raumakustik der technischen Entwicklung von Lautsprechern weit hinterherhinkt. Dass es wenige Räume gibt, die besonders Bass ausreichend absorbieren, um überhaupt eine sinnvolle Wiedergabe zu ermöglichen. Manchmal sieht man verfallene Kinos. Ja, die Leinwand ist weg und man sieht noch hinter der Leinwand einen riesigen schwarzen Trichter. Also man sieht Elemente von Lautsprecheranlagen, wie es sie nur in Kinos gab, zu einem Zeitpunkt, als die technische Reproduktion von Klang noch nicht sehr weit entwickelt war. Daniel Kotenschulte, Filmkritiker und Stummfilmmusiker. Die Leute hörten Radio, sie hatten ein Grammophon zu Hause mit einem Trichter und das Mikrofon war erst ein paar Jahre alt. Das ist erst in den 20er Jahren erfunden worden. Insofern war es eine sehr avancierte Technik. Und das Irre ist, man sah sie nicht. Sie war verschwunden hinter der Leinwand. Sie befand sich im Dunkeln. Also was da geschah, war offenbar mysteriös für das Publikum, so gar nicht zu durchschauen. Und das sollte es ja auch gar nicht. Denn das Tolle am Kino ist ja, sie sind vom Bild derart fasziniert, dass der Ton immer sekundär ist und nur ganz schwer aus diesem Hinterhalt, aus dem Hintergrund herauskommt. Insofern hatte die Kinotechnik eine Existenz im Verborgenen, aus der sie sehr viel gemacht hat. Ein gutes Beispiel für Bass, finde ich, in der Filmmusik ist Alfred Hitchcocks Film Der Mann, der zu viel wusste, in der frühen Fassung von 1934. Der hat den Film ja zweimal gedreht, einmal 34 und dann nochmal 20 Jahre später in Hollywood. Und in beiden Filmen ist das gleiche Orchesterstück während der Mordszene zu hören. Eine spätromantische Sinfonie mit Pipapo und allen Schikanen. Und der Höhepunkt ist eine Basstrommel, ein Basstrommel-Solo. Und wenn dann die Zimbeln klingen, dann soll gleichzeitig der Schuss in dieser Musik verschwinden. Aber dass vorher die Basstrommel geschlagen wird, ist natürlich ein ganz großer Spannungsmoment. Und wenn wir die beiden Filme vergleichen, den frühen Film mit dem späten Film mit der gleichen Musik, dann merken wir, was in der frühen Fassung technisch alles verloren ging. Man kann gar nicht mehr die Basstöne der Orgel hören, die auch ganz wichtig sind. In der zweiten Version ist das sehr, sehr präsent im Klang. Man merkt also, im frühen Kino ging gar nicht viel mit dem Bass. Man wollte gerne, aber es gab Grenzen. Ja, Jaws von John Williams ist, finde ich, ein Klassiker in der Filmmusik, weil er sozusagen an der Endphase komponierter Soundeffekte steht. Also da hat noch ein großer spätromantischer Komponist, John Williams, mit allen klassischen Orchesterfarben versucht, Soundeffekte zu machen wie der Stummfilmzeit. Also wenn der High kommt, dann spielen zwei Fagotte und vier Kontrabässe. Ja, aber sie mischen sich in einer Weise, wie wir das heute mit elektronischen Klangeffekt machen würden. Es ist immer noch ein Musikstück. Es ist alles in Noten geschrieben und wir können es sogar nachspielen. Aber wie es eingesetzt wird, hat es die Funktion heutiger Soundeffekte. Da entsteht etwas für uns unbewusst Bedrohliches, was wir gar nicht als Musik im ersten Moment wahrnehmen, sondern als ein Signal. Da kommt etwas Schlimmes. Der Bass ist im Frequenzspektrum das mit der meisten Energie und das, was vor allem auf der Tanzfläche mit dem Volksmund gesagt in den Bauch geht, im Zusammenspiel mit der Bassdrum. Am besten nach letzten quantenphysikalischen Erkenntnissen gemischt, dass sie sich nicht in die Quere kommen und wummern, sondern massiv reinhauen. Da wurde ja auch in den 90er Jahren viel Forschung betrieben. Die Kunst der Mischung von Bass und Bassdrum wurde in den 90ern perfektioniert auf den Club hin. Jede moderne Clubmusik oder Tanzmusik nutzt Bass, aber Bassmusik würde für mich bedeuten, Musik, die die Möglichkeiten vom Bass sehr prominent und bewusst und kreativ einsetzt. Und da sehe ich in größeren Genres aus den letzten Jahrzehnten, würde ich sehen, Reggae, Drum and Bass, Dubstep. Und da gibt es natürlich viele Untergenres und Ausfächerungen. Das Neue bei Drum and Bass, was den Bass angeht, war ja, dass der Bass selber dominant wurde. Also zum einen als Träger von Melodien, zum anderen aber auch, dass die Stücke auf diesen Punkt hin konstruiert wurden, wo so ein massiver Bass einsetzt. Zum Beispiel bei Damn Sun von Trace und Nico ist das ganz deutlich der Fall. Christian Wertschulte, Journalist und Autor. Dieser Bass als Melodieeinsatz, den findet man später zum Beispiel im UK Garage. Den findet man im Dubstep sehr stark. Und das andere, diese Art, dass Stücke quasi auf den Basseinsatz als Höhepunkt des Stücks, quasi als Refrain hin konstruiert werden, das ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe in der Dance-Musik. Da gibt's regelmäßig diese Stellen, wo halt die Melodie so ein bisschen läuft und dann setzen die Instrumente ein und dann gibt's so eine kurze Pause und dann kommt der Bass, also der sogenannte Drop. Das ist eigentlich ein Stilmittel, was man überall heute findet. Und der Bass-Sound ist da sehr unterschiedlich. Es gibt einen eher runden, warm klingenden Bass, der aus dem Haus kommt. Und es gibt so einen sehr aggressiven Bass, der fast schon an so eine Art verzerrter Gitarre erinnert, also ein bisschen höher liegt als die klassischen Bassfrequenzen. Stile wie Drum and Bass und Dubstep sind natürlich mindestens stark beeinflusst von der Reggae-Bass-Kultur. Aber ich denke, dass das einfach die technische Weiterentwicklung ermöglicht hat, da noch extremer zu werden. Man kennt es von Reggae-Sound-Systems, dass sich Leute vor die 18-Zoll-Basslautsprecher stellen und sich ein bisschen massieren lassen vom Bass. Aber modernere Anlagen, wie sie zum Beispiel auf Dubstep-Partys eingesetzt wurden, das ist manchmal schon fast gewalttätig, was da an Bass erzeugt wird. Oh my God! Ich war immer großer Follower von Native Instruments, alle Instrumente eifrig benutzt, als Massive rauskam. Gefiel mir die Ästhetik überhaupt nicht. Das ist ein toller Synthesizer, aber der machte eben in erster Linie so diese machismohaften Riesen-Monster-Bässe. Habe ich nie benutzt, hat mir nie gefallen. Fand die unsubtil, übergriffig, blöde Soundästhetik. Es war sicher Mitte der Nullerjahre so, dass sehr viel Popmusik darauf produziert wurde, dass man sie auf Laptop-Lautsprechern und dann auch auf den ersten Smartphones hört oder halt auf iPod-Kopfhörern, die nicht sonderlich viel Bass transportieren. Und da war es auf jeden Fall so, dass man versucht hat, diese Bassfrequenzen in den verschiedenen Underground-Musiken zu retten. Besonders halt im Club. Das war natürlich auch die Zeit, als die Function One-Soundanlage quasi zum Club-Standard wurde. Interessanterweise hat sich da eigentlich der Underground durchgesetzt. Das heißt, wenn man jetzt mal sich aktuelle Chartsproduktionen anhört, also egal ob das Rihanna ist oder ob das Despacito ist, also ein Reggaeton-Stück, oder natürlich auch sowas wie Kendrick Lamar, dann haben die eigentlich alle mittlerweile sehr wuchtige Basssektionen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. If you speak to most people about tinnitus, they usually have high-pitched. Wenn Sie im Allgemeinen über Tinnitus sprechen, geht es normalerweise um hohes Fiepen, etwa so um die 5000 oder 6000 Hertz. Ein konstantes Pfeifen im Ohr. Und das habe ich auch. Anthony Moore, Musiker und Sänger, emeritierter Professor für Sound an der Kunsthochschule für Medien, Köln. Aber die Niederfrequenzversion davon ist genau die gleiche. Nur, dass es in diesem Fall kein hoher Pfeifton ist, sondern wie in meinem Fall eine Art tiefes Grollen. Als es anfing, lag ich im Bett und dachte, was ist das? Ist das der Kühlschrank? Haben wir noch irgendeine Maschine eingeschaltet? Ist es eine Klimaanlage? Parkt draußen ein Lastwagen und der Motor läuft? Und es war diese Art von tiefem, sehr tief grummelnden, ununterbrochenem Grollen. Und ich gradually realized after a couple of days and, you know, checking and so on and going to different environments that it was coming from within. Erst nach ein paar Tagen, als ich es in unterschiedlichen Umgebungen für mich getestet hatte, habe ich gemerkt, dass es von innen kam. Und zwar eine Form, die ich Niederfrequenz-Tinnitus nennen würde. Zum Glück gibt es tagsüber draußen eine Menge an Low-End in den Umgebungsgeräuschen. Und diese tiefen Frequenzen maskieren diesen Tinnitus. Jedenfalls in meinem Fall ist das so. Jetzt, wo ich das alles verraten habe, werde ich wohl nie wieder einen Job als Soundingenieur oder Plattenproduzent bekommen. I've just probably put myself out of work for the rest of my life. Also ich glaube, es gibt einfach im Moment bestimmte Underground-Musik, die den Bass insofern einsetzt, als dass sie sich einfach traut, ein bisschen mehr damit zu machen. Also im Zweifelsfall ein bisschen tiefer runter zu gehen oder auch ein bisschen höher oder ihn noch ein bisschen stärker zu übersteuern. Ich sehe das in Ausprägungen bei allen so. Wo wir hier so sind, hier treten auch manchmal so Künstler auf, so queere, junge Leute, Männer, Frauen, Gender, egal, so mit ihren Entwürfen. Das ist alles Bassmusik, was sie machen. Also so ein bisschen wie früherer Elektropunk, aber vor allem Bassmusik. Und warum ich da nicht immer so musikalisch drauf einsteigen kann als alter Mann, ist, glaube ich, das schwimmt. Also es ist einfach so ein Gewummer, das einen so ein bisschen überwältigt, so per Frequenz. Aber es ist keine Bassline. Also es ist nicht Bernard Edwards, sondern es ist mehr so. Und oben drüber deklamiert jemand seine queere Unterdrückung. Ist ja auch alles prima. Aber ja, ich mag Basslines. I think that low end is, it's a big, long waves. Niedrige Frequenzen sind lange Wellen. Und meiner Meinung nach sind sie irgendwie turbulent. Low end, das ist eine Art von Turbulenz. Wenn Sie also den Lautstärkepegel und die Filter einer Soundanlage nicht auf die Form des Raums abstimmen, in dem Sie sich gerade befinden, können Sie eine Menge von dem bekommen, was ich einfach Turbulenzen nennen würde. You can get a lot of what I would say is simply turbulence, just like, you know, you're flying in an airplane and it suddenly. Als würdest du mit einem Flugzeug fliegen und plötzlich tauchen im Himmel Turbulenzen auf. Große Unebenheiten und Löcher und Verdichtungen. Und diese unkontrollierte Art von niedrigen Frequenzen in einem Raum, in einem geschlossenen Raum, ist etwas, das ich überhaupt nicht ausstehen kann. Also die größte Spielfläche für wummernde Bässe als Soundeffekt ist ironischerweise der Dokumentarfilm heutzutage. Wenn Sie im Fernsehen einen Dokumentarfilm angucken, das muss nicht die Nazi-Zeit sein, das kann alles andere fiese auch sein, dann wummert es unbestimmt aus dem Hintergrund. Drei Geschwister beginnen ein leichtsinniges Spiel. Und das ist eine Pest, ja, weil sie so einfach zu generieren ist. Das kann man sozusagen am Schnittcomputer gleich mitmachen. Da muss man noch nicht mal was von Musik verstehen. Das ist überhaupt nichts, was ein Komponist komponiert hat. Das ist etwas, was eben der Schnittmeister oder der Regisseur selber aus dem Ärmel schüttelt. Und entsprechend unbestimmt ist oft dann auch der Effekt dieser Klänge. Der Normalzustand ist, dass das Leute machen, die davon überhaupt keine Ahnung haben. I think there's interesting commonalities about heaviness of sound and heaviness of bass being associated with industry. Man kann eine interessante Verbindungslinie von Sound und der Heaviness des Basses zum Industriezeitalter ziehen. Benjamin Noyes, Professor für kritische Theorie an der University of Chichester, England. My partner, her father, worked as a steelworker. Mein Schwiegervater war Stahlarbeiter in Südwales und er ist heute fast taub wegen dem Lärm in der Fabrik. Fließbandarbeit, lange Schichten, das Fließband läuft. Und das ist einfach purer Sound. Irgendwie verrückt, dass wir in Clubs gehen, um Geräusche zu erleben, die unsere Großväter 8 oder 12 Stunden am Tag in Fabrikschichten erlebt haben. Es gibt auch verschiedene Erklärungen dafür, dass der Bass mittlerweile das dominante Instrument in der Popmusik geworden ist, so das dominante Instrument im doppelten Sinne, also als Instrument, aber auch als Mittel. Das eine ist natürlich eine technologische. Man kann Bass heute auch mit kleinen Lautsprechern sehr viel besser abbilden. Das gilt für Kopfhörer, das gilt aber auch für sowas wie Bluetooth-Boxen. Und das gilt natürlich erst recht für diese ausgefuchsten Club-Soundsysteme. Und das Zweite ist vielleicht tatsächlich eine gesellschaftliche Art und Weise. Und da finde ich insofern interessant, dass der Bass ja irgendwie viel ozeanischer geworden ist, als er früher war. Also wenn man mal 25 Jahre zurückschaut, auf zum Beispiel auf Hausplatten oder so, da war der Bass ja ein klares Melodieinstrument. Es gab schöne Bassläufe. Und heute hat man Bass irgendwie nur noch als Präsenz quasi da. Es geht gar nicht so sehr darum, dass eine Melodie transportiert wird. Das hat man zum Beispiel, wenn man mal auf so eine Hip-Hop-Party geht, dann gibt es ja immer diese tiefen 808-Bässe, die so richtig lange nachhallen und dann rasten ja immer alle total aus an dieser Stelle. Und das liegt daran, dass es einfach so ein tolles, warmes Gefühl ist, wenn dieser Bass dann kommt. Man kann sich sozusagen darin verlieren, man kann eine bestimmte Form von Subjektivität auch verlieren. Es fühlt sich gut an, es ist sozusagen Eskapismus dessen, dass man immer alles zusammenhalten muss, dass man immer genau weiß, was tue ich jetzt, ist das gut für meinen Lebenslauf und sowas. Und das wird im Moment, glaube ich, über Bass am effektivsten einfach transportiert. Vor 50 Jahren hatte man das vielleicht in so lang anhaltenden Gitarrensoli oder halt in Hendrix Verstärkerkrach oder so etwas, dieses psychedelische Gefühl. Das löst sich im Moment halt im Bass einfach auf. And it's obviously also a call for dancing, for Es ist offensichtlich der Grund, der Kern, warum wir tanzen. Wir tanzen um der körperlichen Erfahrung willen gewissermaßen. Bass wird laut gespielt und lässt deine Brust, deinen Körper buchstäblich erzittern. Und für Musikszenen ist es ausschlaggebend zu sagen, diese intensive Erfahrung trennt uns von den anderen. Die sagen, das ist ja keine Musik, sowas höre ich mir nicht an. Um eine Gemeinschaft herzustellen, halten wir genau das aus. Wir halten das aus. Wir können dazu sogar tanzen. Wir können uns dazu ausdrücken. Das Gute am Bass ist, dass er die Ohren in Ruhe lässt, während hohe und mittlere Frequenzen sehr leicht anstrengend oder sogar schmerzhaft sein können. Und das ist beim Bass oder besonders beim tiefen Bass nie der Fall. Wichtig am Bass ist, dass es immer auch eine physische Erfahrung ist, wo man Musik eben nicht nur hört, sondern auch spürt. Into the Deep, eine lange Nacht über Tiefe in der Musik. Von Olaf Karnik und Volker Zander. Als Stimmen waren beteiligt die Musikerin Julia Eckhardt, der Sänger und Stimmtrainer Jeff Cascaro, der DJ und Autor Hans Nieswand und der Musikethnologe Michael E. Veal, die Opernregisseurin Anna-Sophie Mahler, die Musikwissenschaftlerin und Autorin Anna Schirmer, die Komponistin und Musikerin Lea Bertucci und der Theatermusiker und Filmkomponist Jörg Vollert. Die Musikproduzenten Marc Ernestus, Justus Könke und Ron Last. Der Kontrabassist Sebastian Grams, der Kirchenorganist Dominik Sustek, der Konzertproduzent Hashimi Ishizaka, der Filmkritiker Daniel Kotenschulte, die Künstlerin Michaela Milian, der Musiker Anthony Moore, der Kulturwissenschaftler Benjamin Neuss und der Journalist Christian Wertschulte. Sprecher Laura Sundermann, Daniel Berger und Nicola Gründel. Ton und Technik Michael Murawitz und Katrin Fidorra. Redaktion Monika Künzel. Regie Philipp Brühl. Oh,